Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der ESC Green Room, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Wir sind bereits in Folge 34 und heute ist Sonntag, der 26. Mai 2019. Zum einen findet heute die Wahl zum Europäischen Parlament statt. Das, wenn ihr das hier hört, werdet ihr ja das Ergebnis schon längst wissen. Deswegen brauchen wir darüber ja auch nicht so ausführlich zu sprechen. Aber vor rund 8 Tagen ist das Finale des Eurovision Song Contest zu Ende gegangen und da müssen wir ganz dringend drüber reden. Wer ist denn wir? Das bin einmal ich, Sascha Gottschalk, und am anderen Ende der Leitung mein Kollege Dennis Kranz in Rostock. Hallo Dennis. Hallo Sascha. Ja, Europawahl ist heute. Also geht wählen, wenn ihr das noch nicht getan habt, aber auch wenn ihr jetzt nicht mehr zuhört. Das ist ein bisschen spät. Also ein bisschen spät, also wenn ihr das vergessen habt, müsst ihr es nochmal nachholen vielleicht. Nein, das geht natürlich nicht, aber ja, bei uns hier in Rostock sind ja auch noch Kommunalwahlen und so. Also es ist gerade richtig, geht's richtig ab. Es wird neuer OB gewählt, neuer Oberbürgermeister. Und es wird, denke ich, nächste Woche auch in 2 Wochen noch eine Stichwahl geben, weil wir 9 Kandidaten haben. Also es wird sehr, sehr spannend hier. Aber gut, die Europawahl ist ja heute und da haben wir heute Abend auch schon die Ergebnisse. Ja, und ich glaube, in Bremen wird gewählt und dann, genau, glaube ich, die Bürgerschaft, genau. In Hamburg sind auch Bezirksratswahlen Bezirksversammlung oder Wahl zur Bezirksversammlung. Ist auch dann zum ersten Mal zeitversetzt, weil in Hamburg war das bisher immer zusammengekoppelt mit der Bürgerschaftswahl. Das hat man jetzt irgendwie auseinander getrennt. Und es lohnt sich dann natürlich immer, wenn da irgendwie, wahrscheinlich gibt es in einigen Städten vielleicht auch irgendwelche Volksentscheide oder. Ja, Kommunalwahlen sind, glaube ich, jetzt auch in Sachsen-Anhalt, also hier in Mecklenburg-Vorpommern auch. Hier wird auch die Bürgerschaft gewählt, das finde ich auch, Rostock ist ja auch eine Hansestadt. Und hier wird auch die Bürgerschaft komplett neu gewählt, zusätzlich ein OB, wie gesagt. Und es wird sehr, sehr spannend, wie sich die Stadt hier oben an der Ostsee entwickelt, aber das ist ein ganz anderes Thema, als was wir eigentlich besprechen wollen. Ja, sind wir ja fast auch so ein bisschen Europa, ne? Ja, so ein bisschen schon. Und du warst ja jetzt in Israel fast 2 Wochen, ne? Ja. Und hast alles live miterlebt, warst auch in mehreren Städten ist gut, du warst auch in Jerusalem zum Beispiel unterwegs. Und wie war es für dich jetzt, die 2 Wochen dort zu erleben? Du bist jetzt wieder über einer Woche wieder zu Hause. Wie ist jetzt so mit Abstand betrachtet, wie war dein Erlebnis? Also ich bin sehr froh darüber, dass ich es gemacht habe. Ich habe es aus zweierlei Gründen, hatte ich da erst so ein bisschen gezögert. Das eine war so ein bisschen auch das Geld, denn Tel Aviv ist nicht nur wegen des ESC, sondern auch so als, das ist ja auch ein ganz langer Strand und man kann Badeurlaub machen und so. Und das ist schon sehr, sehr beliebt auch und insofern haben dann die Hotels auch natürlich auch gerade beim ESC ordentlich zugeschlagen. Und die Reise ist ein bisschen aufwendig. Ich hatte das dann tatsächlich so ein bisschen gemacht. Aus Gründen wollte ich eigentlich nicht direkt über die Türkei fliegen und hatte dann, wie gesagt, einen Direktflug von Berlin aus und habe dann sozusagen jeweils bei der An- und Abreise dann nochmal eine Nacht in Berlin verbracht. Auf der Rückfahrt haben wir ja noch eine kleine Teaser-Folge irgendwie aufgenommen. Da bin ich gerade so 2 Stunden vorher bin ich da gelandet. Da hatte ich übrigens auch noch wieder, ist auch wieder so geil, auch dann wieder meine Ohren waren wieder fast zu. Also das habe ich erst so gedacht. Überdruck oder? Das ist dann bei mir immer so ein bisschen, also wenn die dann praktisch dann wieder runtergehen, dann geht das Ohr dann zack, ist dann zu und hat man dann so ein bisschen so ein kleines Erkältungsgefühl und das dauert dann irgendwie tatsächlich ein paar Stunden, bis es dann wieder weg ist. Aber ich habe dich ja dann trotzdem irgendwie auf den Kopfhörern gut gehört, also insofern, ich habe dann auch nicht gehört. Das hätten wir nicht machen können. So, ich habe, glaube ich, auch nicht rumgeschrien, weil ich mich selber vielleicht nicht hörte irgendwie. Das wäre vielleicht so unter normalen anderen Umständen irgendwie so, wenn man sich gegenübersteht, noch ein bisschen was anderes, so kann man es ja auf dem Kopfhörer immer etwas verstehen. Stärken. Ja, und dann habe ich, also meine Reise war so ein bisschen die erste Woche habe ich dann tatsächlich so hauptsächlich ESC dann verbracht, so in der Halle die Pressekonferenzen besucht. Wir haben ja zwischendurch auch vom Pressezentrum auch die Sendung live bestritten, bis auf eine vom Hotel aus, weil es da so, da musste ich kurzerhand erstmal ein bisschen umdisponieren, weil ich musste mir eigentlich noch dann was zu essen besorgen, weil keine der Restaurants auf hatte, weil ja dann dieser Feiertag war zum Gedenken der gefallenen Soldaten und Opfer von Terroranschlägen. Und da ist dann irgendwie praktisch von abends an bis morgens dann erstmal, gibt es erstmal so nicht so viel irgendwo nicht zu essen, zu kaufen. Und genau. Und wahrscheinlich auch kein Nahverkehr und so, ne? Ja, das auch. Das war ja dann immer so von Freitagabend bis Samstagabend die Geschichte. Aber sonst haben wir das ja irgendwie auch tatsächlich so mit schöner, ich habe schon neulich ja mal gesagt, mit schöner Karstadt-Atmo im Hintergrund. Und das war dann halt so. Und in der zweiten Woche, ja, habe ich tatsächlich so ein bisschen touristisches mehr gemacht. Ich war dann auch tatsächlich mal in Jerusalem und bin da so ein bisschen auf eigene Faust so durch die Stadt gelaufen, war unter anderem in Yad Vashem, dieser Gedenkstätte für die Holocaust-Opfer. Das ist ein riesiges Areal. Also wenn ihr mal da seid, unbedingt mal hingehen, weil das ist schon sehenswert und ist natürlich sehr, sehr bedrückend gegenüber diesem Haar und Tralala und Glitzer und so weiter. Ist das natürlich ein ganz anderes Ding, aber ich finde, als Deutscher sollte man sich dahin auch mal begeben, auch wenn man nicht mehr dieser Generation entspringt, aber wenn man da so in diesen einzelnen Kapiteln, die dort in diesen Ausstellungen auch dann gezeigt werden, so in Richtung Antisemitismus und so weiter, dann kann man heute schon tatsächlich wieder so ein paar Parallelen sehen, wo man so denkt, ja, ein bisschen wacher sein, damit diese Kräfte eben halt auch keine Oberhand mehr gewinnen und dass wir das tunlichst auch versuchen, auch uns dagegen zu stemmen. Und das war eine gute Sache. Ja, ich glaube, dass von den Proben, das werde ich dann nachher immer mal so einfließen lassen, wenn wir uns dann nachher um die Künstler kümmern. Vielleicht noch so ein kleines Wort so allgemein zu Israel. Also erstmal war es ja auch so ein bisschen, ja, man hat ja so das Gefühl, wenn man da so nach Israel fährt, dann müsste man sich jetzt auch erstmal Maschinengewehr besorgen, weil in jeder Straßenecke wird ja gekämpft und ist Krieg und so weiter. Es waren ja auch gerade da auch noch Bombardierungen und so, wo du zu der Zeit auch noch da warst. Ja, das war ganz am Anfang. Weil der Gazastreifen wie auch noch Bomben nach Israel rübergeschickt hat und umgekehrt. Und es war wohl richtig heftig. Ja. Und dann war auf einmal wieder Ruhe. Also es war sehr schnell wieder Ruhe. Die haben sich dann noch wohl auf einen Waffenstillstand geeinigt, noch vor dem Contest. Ich glaube, man hätte sich nicht gut getan damit, wenn jetzt noch Kämpfe während des Contests noch gewesen wäre. Auch vom Bild her. Ich glaube, beide Nationen oder beide Gruppen hätten sich, glaube ich, da nicht so wirklich mit Wein bekleckert, sagen wir mal, weil ich glaube, das wäre von der Art und Weise, von der Berichterstattung vor allem für beide Richtungen nicht besonders gut gewesen. Ja, also die bei der Auseinandersetzung, und das ist wohl öfter mal üblich, hat sich wohl Ägypten eingeschaltet und hat wohl zwischen den Israelis und Palästinensern vermittelt. Vermittelt, ja. Und das kommt wohl des Öfteren vor. Diese Waffenruhe, ich weiß gar nicht, das war, glaube ich, an dem Freitag noch, bevor ich, glaube ich, geflogen bin, und den Samstag, glaube ich. Und Sonntag bin ich dann, glaube ich, direkt nach Israel geflogen und da war es wohl schon Ruhe und dann war, glaube ich, die Waffenruhe für Montag, glaube ich, dann ab Montag, glaube ich, vereinbart und da war dann, glaube ich, Ruhe. Und das zeigt natürlich, irgendwo muss man dann auch sagen, muss ein ESC tatsächlich erst recht in so einem Land stattfinden, weil erstens mal haben sie ja teilgenommen und auch gewonnen. Also sollen sie natürlich auch das Recht haben, dann auch die Welt zu sich einzuladen. Es gab ja noch nachher diverse Probleme so mit der Finanzierung, ist ja dann tatsächlich Kredite doch auch so ein bisschen ausgeblieben. Und man hat das, dann so mit Mühe und Not dann teilweise hinter den Kulissen auch wirklich dann über die Bühne gebracht. Jetzt vor Ort, wenn man jetzt auch so als akkreditierter Journalist dort war, dann war das schon auch alles gut organisiert, so war das irgendwie halt nicht. Bei den Proben würde ich mal sagen, ja, das lief schon auch sehr professionell, aber so in kleinen Details hat man dann schon die Unterschiede gesehen, so gegenüber anderen ESCs. Und ich hatte erst so gedacht, naja, in den Proben sah es so ein bisschen aus, als wenn sie so mit den Auf- und Abbauten irgendwie ein bisschen Probleme kriegen könnten. Aber das haben sie dann so einigermaßen noch so über die Bühne gekriegt. Also die haben dann immer rechtzeitig während der Postkarten das dann auch irgendwie hingekriegt. Und ja, und irgendwie noch ist dann noch passiert, dass der Christa Björkmann dann irgendwie nach dem Contest auch noch dringend ins Krankenhaus musste. Der hatte dann wohl irgendwie eine Herz-OP. Also das für den war das dann wohl auch ein bisschen zu viel Stress. Der ist ja nun mittlerweile auch über 60. Hab jetzt im Moment keine Ahnung, wie das jetzt aktuell ist. Also er hat dann schon tatsächlich paar Bilder und kleine Filmchen nochmal dann aus dem Krankenhaus dann auch. Also er war, glaube ich, er ist irgendwann Anfang der Woche, glaube ich, dann auch operiert worden und so, hat dann auch geschrieben, ja, ich bin hier gut versorgt und so weiter. Da muss wohl irgendwann so von Samstag auf Sonntag oder keine Ahnung, muss ihm da wohl muss er da wohl irgendwie ins Krankenhaus eingeliefert worden sein. Also ja, also toi toi toi, dass es wieder, dass er wieder auf die Beine kommt. Also ich war so ein bisschen erschrocken, saß dann da so, hat dann so ein Selfie gemacht, wo er da im Bett liegt und hatte dann so ein Notebook vor sich, wo dann wohl irgendwie der ESC lief und hatte dann so, ja, alles in Ordnung. Man muss dazu sagen, wir müssen es mal erklären, der Christian Björkmann ist der Produzent gewesen für den Contest. Er ist normalerweise vom schwedischen Fernsehen und ist sozusagen der Kopf des Melodiefestivalen. Ja, er wird jetzt regelmäßig eingesetzt, um die Produktion des ESC zu machen in verschiedenen Ländern. In Portugal war er letztes Jahr auch. Es ist nicht immer so, dass jetzt der Björkmann da eingesetzt wird, aber teilweise wird er eingesetzt, wenn es im Land ein paar Schwierigkeiten gibt in der Produktion, ne? Also auch in der Ukraine war es so, in Portugal war es jetzt nicht so ein großes Problem, glaube ich, mit der Produktion, aber er wird immer eingesetzt als Feuerwehrmann, ne? Kann man so mal so in den Raum werfen? Ja, irgendwie ist er, glaube ich, er ist von der EBU irgendwie als Producer eingesetzt. Ja. Und es gibt dann wohl noch andere Producer dann richtig für die Show sozusagen. Also hast schon recht, da ist wohl, glaube ich, irgendwie, dass er da so Mittelsmann vielleicht zwischen dem Host und der EBU irgendwie halt ist, was wohl die Produktion angeht. Ja, also letztendlich ist es ja auch so, das ist ja eine Riesenveranstaltung, ein Riesenevent. Und da muss man natürlich auch tatsächlich auf Kräfte zurückgreifen, die auch ein bisschen Erfahrung darin haben. Also das kann man nicht jedes Jahr jemanden neu anlernen. Und das sind im Grunde sind es ja 41 kleine Fernsehsendungen, die da zusammen gepuzzelt werden müssen. Und dann so ein bisschen davor mit Moderation, danach mit Intervall-Act und die Punktevergabe. Und das ist schon auch sehr, sehr, sehr komplex, auch wenn vieles natürlich heute so Kameraeinstellungen und so weiter tatsächlich so auch computergesteuert irgendwie halt sind, dass da nicht mehr jemand jedes Mal auf den Knopf drückt, um dann die einzelnen Kameras einzuschalten. Und trotzdem ist es natürlich etwas, das macht, das würde selbst ja die ARD auch nicht jeden Tag machen, so eine Riesenveranstaltung und geschweige denn eben halt einen Sender, den es ja in dem Sinne auch erst so seit einem oder anderthalb Jahren halt gibt. Und das ist natürlich, und dann greift man eben halt so ein bisschen auch auf die zurück, die eben auch so Unterhaltung können. Und das sind halt eben auch ein bisschen die Schweden halt. Also wer nicht dabei war, war halt Henrik von Zweiberg. Den kennt halt auch jeder, der so ein bisschen dann vor Ort beim ESC ist, der da den Floormanager irgendwie halt macht. So ein großer, blonder, etwas älterer Herr mit Vollbart. Und der, glaube ich, was das angeht, auch wirklich immer gute Kontrolle hat. Aber ich schätze mal, da war es dann so, dann wollten auch die Israelis dann auch ein bisschen selber ihre eigenen Leute da so ein bisschen nach vorne bringen. Ich habe aber gehört, er ist auch für nächstes Jahr nicht angedacht, denn er hat sich jetzt, da Christian Björkmann ja einen American Song Contest angekündigt hat, wird er vor allem dort mit in der Produktion mit dabei sein. Also das ist aber, glaube ich, dieser Head of Production. Das ist nochmal dieser andere. Heißt der? Der hat so Stachelfrisuren. Ja, genau. Der macht, glaube ich, immer das alles, dass die Aufbauten alle nachher richtig bestehen. So, der war auch ist dieses Mal nicht dabei. Auch dieses Mal war er nicht dabei. Doch, der war dabei. Also, ja, ja, der ach, war sorry, dabei. Aber nächstes Jahr soll er nicht dabei. Genau, so, ja, so das habe ich auch gelesen. Jahr, genau, genau. Nächstes Jahr soll er nicht dabei sein, weil er die amerikanische Variante sozusagen vom ESC vorbereitet. Da bin ich ja mal gespannt. Wir haben ja auch schon lange gehört, dass es einen Eurovision Asia Song Contest geben soll. Aber irgendwie ist der auch noch nicht da. Ja. Aber gut, da bin ich ja mal gespannt, ob die Amis so Bock darauf haben, alle 50 Staaten gegeneinander anzutreten zu lassen, das in mehreren Wochen. Also das wird spannend, glaube ich. Ja. Aber mal sehen. Ich glaube aber, dass das nicht so spannend ist, ne? Weil das ist ja eben ein Land und also jetzt mal ganz grob gesagt, weiß ich nicht, wo ist da so der Unterschied zwischen Texas und Kalifornien vielleicht irgendwie. Also das macht es ja eben halt beim ESC so ein bisschen aus, dass es wirklich selbstständige Länder sind mit einer eigenen Kultur und oftmals ja auch, jeder hat eine andere Sprache und beim so American Song Contest. Also das kann ich mir eigentlich nachher nur gut vorstellen, dass man dann sagt, okay, auf jedem Kontinent hat man nachher so ein Ding und der Gewinner tritt dann in so einem World Song Contest irgendwie halt an, so ein paar Monate später und dann hat man aus jedem Kontinent dann irgendwie den Sieger und dann kürt man dann den Weltsieger oder so, dass man das dafür irgendwie so ein bisschen nutzt. Boah. Aber ganz oft ist es natürlich auch so, wir hören ja diese Ankündigung und dann verflüchtigt sich das dann irgendwie nach ein paar Monaten irgendwie halt wieder, ne? Also wie gesagt, auf diesen Asia Song Contest warten wir ja schon lange. Den sollte ja irgendwie auch, glaube ich, Australien so ein bisschen federführend sein. Genau, der erste soll dann stattfinden. Ja. Es war auch jetzt schon für November irgendwie angeraumt, also dieses Jahr sogar irgendwie schon. Aber bisher hört man da wenig. Und mal gucken, ob es vielleicht nächstes Jahr kommt. Aber es war ja schon öfter mal angeregt, das zu machen. Dann gab es wieder keine Möglichkeit, weil die ABU, es gibt ja auch eine Asia Broadcasting Union, also eine asiatische Variante der EBU sozusagen, die macht ja auch so einen Contest, den ABU Song Festival, keine Ahnung, die machen mit allen verschiedenen arabischen oder nicht arabischen, asiatischen Ländern, da ist auch die Türkei ab und zu, hat auch die Türkei dabei, ganz viele andere kleine Länder und so und Turkmenistan und was das da alles gibt. Aber das hat jetzt nicht so viel mit dem Contest zu tun, weil die nicht so einen richtigen Wettbewerb da haben, sondern eher nur so Songs spielen oder beziehungsweise mit Künstlern auftreten und das dann halt so eine Show, also eine Musikshow ist, ne? Mehr ist das dort nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass die Australier da Bock drauf haben, das erste Mal durchzuführen. Und dann gucken wir mal, wenn das dann mal richtig gestartet ist, ob es sozusagen eine Alternative sein könnte. Mhm. Ja. Weil ich glaube, der japanische Markt und so, also der japanische Musikmarkt und so und südkoreanische Musikmarkt, auch die Philippinen und der australische Musikmarkt und so, also und auch Neuseeland ist, glaube ich, sehr, sehr spannend. Es könnte richtig spannend werden, weil die Kulturen da so unterschiedlich sind und dass man da so verschiedene Musik dann dabei hat. Das wäre, glaube ich, eine richtig coole Sache. Aber schauen wir mal, was dann so jetzt in den nächsten Wochen und Monaten da passieren wird. Hm, genau. Ja, und du warst ja auch in die Halle vor Ort. Du hast dort, das ist dieses ehemalige Expo-Gelände gewesen, ne, wenn ich mich nicht ganz irre. Ja, diese Expo-Convention, das hat so mehrere Pavillons und genau. In dem relativ größten war dann sozusagen die Halle, in dem alles geschah. Und dann gab es noch ein Pavillon, wo der Green Room drin war. Da war allerdings kein Publikum. Da war dann wirklich dann nur die Künstler, die dort dann eben halt auf die Punkte gewartet haben. Und dann so kleinere Geschichten, wo wir einmal unser Pressezentrum dann hatten und zum anderen dann auch noch ein kleineres Kapuff, oder ein kleinerer Pavillon oder Bungalow, wo eben halt dann die Pressekonferenzen irgendwie halt stattfanden. Mhm. Bei der Halle, da bin ich jetzt auch diese Woche noch so ein bisschen, ich habe mir dann tatsächlich noch mal alle Semis und auch das Finale gestern und den Countdown und so weiter noch mal auch so in Echtzeit nochmal angeguckt. Also ich habe so um 20.15 Uhr das dann auch so laufen lassen und dann um 21 Uhr dann, ich habe sogar mir das Wort zum Sonntag dann nochmal angeschaut und so weiter. Können wir ja gleich auch nochmal so drüber reden. Aber mal so generell so bei der Halle, wir haben uns da ja schon öfter mal so drüber unterhalten, so auch von den letzten Jahren und so. Ich finde ja zum einen ist es schon letztendlich eine gute Show geworden. Aber mir fehlt so ein bisschen bei dieser Bühne oder fehlte mir so ein bisschen dieses Charakteristische, was so in den letzten Jahren auch bei den Bühnen irgendwie so war. Mhm. Dass wenn ich jetzt so in den nächsten Jahren mir so YouTube-Videos von diesem Jahr irgendwie anschaue, dass ich dann nicht so denke, ach ja, genau, das ist jetzt irgendwie Tel Aviv gewesen. Also ich kann immer eher so sagen, ach ja, das war Lissabon, das war Kopenhagen, das war Wien, ne, dieses kleine Auge, in dem da irgendwie dann alles stattfand. Und ich fand so dieses Jahr, ich habe ja bei Twitter geschrieben, sieht aus wie die Rolltreppe bei Karstadt. Und das war, ich glaube, also ich habe es ja dann nochmal im Fernsehen gesehen und denke so, ja gut, also von so im Fernsehen, es sieht ja auch, die Perspektive ist ja auch immer so riesig, ne? Ja, andere, das, ja. Man kennt das ja auch so bei, wenn man so eine Wohnung sucht und der Makler hat dann irgendwie aus so einer Perspektive dann fotografiert, dass die Wohnung so riesig aussieht und dann stehst du drin, denkst so, oh, das ist ja aber hier klein. Und so ist es ja dann auch so bei Fernsehshows ja auch so ein bisschen. Aber ich, mich hat es jetzt so so im Endeffekt jetzt nicht so geflasht, dass ich jetzt sagen würde, boah, das ist aber so eine geile Bühne. Also wie siehst du das? Stimmt, also ich finde ja immer noch die Bühne aus Kopenhagen immer noch am besten, weil die so eine Art und Weise hatte, die einmalig war. Ja. Die Dänen haben dann richtig schöne Bühne gebaut gehabt mit diesen Würfel an dieser ehemaligen Werft. Das war schon geil. Mhm. Also das muss ich denen echt lassen. Und und die jetzigen Bühnen, wir haben jetzt seit vielen Jahren immer denselben Bühnenbauer sozusagen, oder den Bühnenarchitekten, wenn man das so will. Und man merkt das auch, ne? Man erkennt auch die Art und Weise, wie er baut. Ne? Ja. Und das ist so. Ich hoffe ja mal, dass die Niederländer dann, wenn der Contest irgendwo in Niederlanden stattfinden wird, das wissen wir ja auch noch nicht, dann glaube ich, werden wir bestimmt ein bisschen andere Art und Weise haben, weil ich glaube, die Niederländer werden sehr, sehr viel dafür tun, dass sie eine sehr, sehr gute Show auflegen werden, weil sie ja auch wohl mit drei Sendern gleichzeitig das produzieren wollen. Ne? Sie wollen ja dann nur so eine Kooperation machen. Und das wird, glaube ich, auch spannend. Mhm. Mhm. Ja, aber das glaube ich auch. Ich glaube, bei den Niederländern, da mache ich mir irgendwie auch gar keine Sorgen. Ich weiß nicht, woran das gelegen hat. Hat das, dass das irgendwelche Kostengründe hatte oder so? Also es war natürlich auch, diese Bühne war natürlich sehr, sehr neutral, sodass man das wirklich auch so farblich auch dann gut beleuchten konnte. Dann gab es ja so Elemente, die dann hoch und runter gefahren werden, diese Seitenflügel zum Beispiel, aber auch oben diese Dreiecke, da konnte man auch so ein Teil auch runterfahren lassen und es dann auch wie von Zauberhand bewegt irgendwie halt so fast fliegen lassen. Das war schon sozusagen, da konnten auch die Delegationen tatsächlich auch einen schönen Auftritt für sich kreieren. Aber so ein bisschen ist es dann so für mich auch, man muss immer noch so den Charakter der ESC-Bühne irgendwie auch so erkennen. Und das war, finde ich, so dieses Jahr so gar nicht. Also die Bühne war auch eigentlich gar nicht so riesig, wie das jetzt im Fernsehen irgendwie aussieht. Also ja, gut, ich habe jetzt nicht drauf gestanden, aber da ist vielleicht noch mal von der Perspektive dann noch mal ein bisschen anders. Aber also ich hatte auch so ein bisschen den Eindruck, also so richtig hat es Florian wieder auch nicht unbedingt 1:1 geplant. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, Bühne und Sitzflächen sind so ein bisschen ineinander geschoben, weil so dieser Front-of-Stage-Bereich war relativ schmal. Klein, also das sind, ne? Und eng, ja. Also es gab einmal diesen wie heißt denn das? Golden Circle, ne? Golden Circle, ja, glaube ich. Golden Circle, diese Innenseiten, das sind eigentlich auch mit die teuersten Karten. Und da hatte man so Stehplätze und war dann zwischen der Bühne und den Laufstegen sozusagen. Also die Leute, die es dann geschickt gemacht haben, haben sich dann auch an die Spitze gestellt und sind dann natürlich auch öfter mal dann auch dadurch ins Fernsehen gekommen, wenn Künstler dann vorne auf der Ecke dann da irgendwie aufgetreten sind, wie zum Beispiel unsere Sisters. Und ja, aber es war wirklich auch sehr eng. Ich habe auch links von der Bühne gesessen und hatte ein bisschen Sichtprobleme, weil ich dann irgendwie auf die linke Seite dieser Treppe dann auch geguckt habe. Da hatte ich erst so ein bisschen Sorge, da sehe ich teilweise irgendwelche Auftritte gar nicht richtig, aber die Künstler sind eigentlich relativ weit vorne von der Bühne auch immer aufgetreten. Also sie sind von hinten haben sie mehr so die Möglichkeiten genutzt, um die Requisiten rein und rauszurollen, oder links von der Bühne ganz versteckt waren dann auch immer die Background-Sänger, die nicht auf der Bühne standen. Die konnte man dann da irgendwie auch sehen. Hier zum Beispiel, ich glaube, Tschechien hatte, glaube ich, auch die Backgrounds, glaube ich, dann versteckt im hinteren Bereich. Also diese Dame. Der Niederländer hat ja auch drei Background-Sänger gehabt, die standen ja auch nicht auf der Bühne, genau. Genau. Also und das war schon, also das muss irgendwie, habe ich so den Eindruck, so eine Art Kompromiss gewesen sein, weil vielleicht das Geld nicht unbedingt so gereicht hat oder man vielleicht für die Konzeption nicht so viel Zeit hatte oder irgendwas muss da, glaube ich, gewesen sein. Das hat man ja auch gesehen bei der Produktion. Ne? Es gab ja teilweise auch so Kamerafehler. Ich glaube, bei Estland war das, wo ich dann aber mal ein falsches Bild gezeigt haben. Der Kamera-Operator, also dieser Steadicam-Mann, hat dann irgendwie das falsche Bild gezeigt und der ist noch gelaufen irgendwie und hat man das nur gesehen. Also es war teilweise auch bei den Semis auch so, dass da ein paar Kamerafehler passiert sind. Was bei so einer Sendung eigentlich. Gut, das hat man aber, das hat man in den vergangenen Jahren mitunter auch manchmal gehabt. Es kommen ja manchmal unten vorne an dem Bühnenrand kommt ja auch manchmal so eine Kamera irgendwie hoch auf so einer Stelze. Ja, ja. So. Und das sieht man manchmal dann auch, dass es gerade noch im Runterfahren und dann gab es so eine, die gab es diesmal auch, ja. Also, hat man aber nicht so gesehen. Also, sonst hat man die immer so ein bisschen. Ja, also diese sogenannten Kamerafehler, ich habe da tatsächlich mal so ein bisschen drauf geachtet. Es gab so ein paar, also insbesondere bei Madonna hat das auch sich sehr, sehr stark summiert. Es hielt sich noch einigermaßen in Grenzen. Also das war schon, es war nur auffällig. Es gibt ja in der ersten Woche, es gibt also zwei Wochen, in der dann sozusagen diese Eurovision dann da vor Ort stattfindet. Mhm. Und in der ersten Woche sind ja dann diese sogenannten Einzelproben. Es gibt immer einen Durchlauf, da dürfen die Journalisten noch nicht rein in die Halle. Die können das dann nur über den Fernseher sehen und nach dem Feiertag an dem Donnerstag, das gucke ich gerade mal, das war dann ja der 9. Mai, da durfte man dann auch rein. Und da war das dann halt auch tatsächlich so, dass bei diesen Proben da wurde dann auch irgendwie tatsächlich auch ganz viel dann auch erst nochmal so ausprobiert und so. Und da war es dann natürlich so ein bisschen, dass man den ein oder anderen Fehler da auch gesehen hat. Aber ich glaube, das ist auch ganz normal. Also es hielt sich in meinen Augen auch ein bisschen so in der Waage dann irgendwie mit den Fehlern. Ja, obwohl die Kameraarbeit generell sehr, sehr viel total gezeigt haben. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, es gab bei einem Contest im letzten Jahr in Portugal eine bessere Kameraarbeit. Es war irgendwie dynamischer. Mhm. Das war diesmal sehr, sehr, sehr, sehr, sehr es waren, glaube ich, weniger Kameras, oder? Ich habe das kann das sein? Waren gefühlt weniger Kameras als sonst. Ja, es sollen 30 gewesen sein. Also, ich glaube, bei einem anderen sind es mehr gewesen. Nee, also, das ist immer so bei 25 oder so die Zahl, die ich immer dann okay. So. Also, nur du kannst ja auch 100 Kameras aufstellen. Ja, na klar. Und wenn die Leute das nicht können, ne, so dynamische Abläufe, dann hast du natürlich Pech. Also, das ist eben, ist mir aber auch aufgefallen. Also es ist teilweise ein bisschen langweilig dann auch gewesen. Ne? Ja, die Kameraarbeit war ein bisschen sehr, sehr, sehr, nicht altbacken, aber sie war so gestockt so. Ne? Mhm. Nicht so smooth, würde man sagen, wie bei den anderen Contests. Da war sie sehr, sehr, da hat es immer gestimmt, auch so vom Kamerabild. Es war immer so auch modern geschnitten, so, ne? Das hatte man heute dieses Mal nicht ganz so. Mhm. Aber das ist auch so ein produktionstechnisches Aspekt, den man natürlich gut bei so einem kleinen Sender oder beziehungsweise so einem neuen Sender auch schwierig jetzt mit einem Hammer draufhauen kann. Aber es ist, war schon so sehbar, ne? dass der Sender selber so ein paar Probleme hatte mit der Produktion. Also ich glaube, da gab es im Hintergrund einige kleine Sachen, die da nicht gelaufen sind. Es gab ja eben, wie gesagt, diese Einlaufproben und da hat jeder so seine zwei Durchläufe und dann nachher nur noch sozusagen die Generalproben oder die Family-Shows und so weiter, wo dann im Ganzen geprobt wird. Und da hat es tatsächlich, Norwegen, Niederlande war auch dabei, wobei Niederlande, glaube ich, technische Probleme waren. Irving hatte doch da diesen einen Herrn von Sennheiser interviewt und ist da hinter der Bühne gewesen. Und der hatte dann erzählt, diese Leuchtkugel bei Duncan, die hat wohl so gestrahlt, dass sie wohl die Mikrofone wohl gestört hat. Daraufhin haben sie wohl eine technische Probe anberaumt, aber Norwegen hat wohl irgendwie protestiert, die wollten da wohl auch, haben dann wohl auch nochmal eine zusätzliche Probe, ich weiß nicht, mit der Sängerin oder ohne, da stand in, also wir kriegten alle so eine App, da waren dann so die Informationen drauf, wann sind welche Proben und wann ist was, und da waren dann auch zum Beispiel in diesem Schedule irgendwie Technical Rehearsal Norwegen, dann und dann, und ich glaube Moldawien war, und ich glaube noch irgendein Vierter, und das ist wohl schon sehr ungewöhnlich. Ich glaube, letztes Jahr hat Griechenland einmal nochmal eine zusätzliche Probe beantragt, weil die wohl mit, das war ja die Dame mit diesen blauen Händen und so weiter, und die ja auch nicht weitergekommen ist, und die hatten aber so mehr so sozusagen, weil sie selber mit ihrer Probe noch nicht so ganz zufrieden waren, und die haben das dann beantragt. Ich weiß nicht, es kostet wahrscheinlich auch noch sogar extra Geld. Und da war es dann wohl tatsächlich aufgrund dessen, weil wohl man technisch vor Ort nicht das umgesetzt hat, was sich so manche Delegation wirklich dann auch gewünscht hat. Und da hat es wohl ziemlich Probleme gegeben, ne? Ja, also das hat man ja auch gemerkt, du hast ja erzählt gehabt in einer Folge auch, dass es keinen richtigen Probenplan gab für euch Journalisten, ne? Dass das lange gedauert hat, bis ihr überhaupt wusstet, wann was überhaupt ist, ne? Und das irgendwie nur so durch irgendwelche Fanseiten irgendwie durchgesickert ist, wann die Proben überhaupt wirklich sind, ne? Ja, das war so am Donnerstag vor dem Wochenende oder Mittwoch, glaube ich. Das ist sehr ungewöhnlich. Aber das hat sich dann aufgelöst, also vor Ort, wie gesagt, das war auch letztes Jahr in Lissabon so, man kann sich dann eine App runterladen, man muss sich dann die haben dann da so eine Information, da musste man hingehen, und dann kriegte man auf so einem kleinen Zettelchen so ein Passwort. Ja. Weil da sollten sich dann tatsächlich nur die akkreditierten Journalisten sozusagen einloggen. Und da war so alles Wissenswerte dabei. Wann sind welche Proben? Wir hatten auch, das war sehr schön, ein Shuttle-Service. Das war insbesondere auch während des Schabbats immer sehr praktisch, aber auch überhaupt so, weil das der Nahverkehr, der Busverkehr, der ist jetzt nicht schlecht, aber man ist halt dann doch schneller zu Hause mit diesem Shuttle-Service. Da gab es irgendwie drei Linien gab es da unterschiedliche. Und die Busse fuhren dann immer so eine Hauptstraße wieder runter, und dann musste man sich ungefähr die Höhe merken, wo man dann zum Busfahrer gesagt hat, ja, jetzt hier bitte anhalten, ich muss hier raus, so. Und da waren dann auch so Fahrpläne, die haben sie dann auch immer angepasst. Im Normalfall sind die im Stundentakt gefahren und haben es dann natürlich, als es dann nachher auf die Live-Shows zuging, also im Finale haben sie sogar die Taktung nachher bis nachts um 3 oder so, glaube ich, oder bis um, ich glaube 3:30 Uhr, auf 15 Minuten dann reduziert sozusagen. Wow, also das war auch sehr gut organisiert, das muss man tatsächlich irgendwie auch sagen. Und da waren also diese wissenswerten Sachen, und im Foyer und so weiter sind dann auch so Fernseher aufgestellt, wo dann steht so, wann welche Probe ist, und die Pressekonferenzen und so weiter, die sind dann immer so ein bisschen versetzt, also dass man dann teilweise bei bei Künstlern, wo man gern beides sehen will, die Probe und auch die Pressekonferenz, musste man dann eben halt dann so immer, wie viel war denn das, 300 Meter oder 400, dann immer zwischen Halle und Pressekonferenz dann hin und her pendeln. Das geht, ja. Und das geht, ja, das war auch wirklich dann auch alles sehr, sehr übersichtlich und diese Sachen haben die auch alle sehr gut auch gemacht. Also das ist wirklich gut gewesen. Es war auch genug Platz da. Also das ist natürlich immer zum Finale hin, wird es natürlich dann voll. Aber ich war jetzt dann beim Finale dann nachher auch nicht mehr im Pressezentrum. Ich habe dann irgendwie gesehen, die müssen wohl dann irgendwie die Tische wohl irgendwie auch weggeschoben haben. Also entweder hat das da die Organisation gemacht oder die Leute haben das da selber irgendwie organisiert und haben dann so vor dem großen Bildschirm dann eben halt dann zusammen den ESC irgendwie sich angeguckt und oder die Show. Und das war wirklich gut. Also so Sachen wie man muss die Tickets noch vor Ort abholen, das fand ich irgendwie so semi, weil heutzutage ist 90er, ne? Ja, also ja. Das war wahrscheinlich aus Sicherheitsgründen, aber ja gut, also ich meine, man kann auch selbst noch ein PDF-Ticket ja irgendwie auch noch sperren lassen, dass man nicht mehr reinkommt, wenn man jetzt irgendwie so meint, der Ticketinhaber sei jetzt irgendwie komisch oder so. Also insofern, und das macht es auch irgendwie ein bisschen einfacher, denn das Abholen war auch nicht ganz so einfach, weil dann diese Ticketbude auch nicht da war, wo es dann irgendwie, wo man es dann vermutet sollte. Hat. Und ja. Aber es hat sich auch, also es ist in Israel, glaube ich, auch alles immer so ein bisschen. Es ist alles nicht so perfekt, aber irgendwie funktioniert's. Und man muss dann so ein bisschen so 3, 4, 5 Gänge seines Deutschseins so ein bisschen runterschalten. Und ja. Dass man so sagt, ja, wir reden dann immer so, wie welche Workflows genau über sein sollen und so weiter. Und das geht, glaube ich, dann da eher so ein bisschen so, Hauptsache es funktioniert. Und ja, also, ich glaube, in den Niederlanden wird das nicht so sein. Ich glaube, die werden sehr professionell diesen Abläufe machen und so. Ich glaube, das wird, der neue Gastgeber wird, glaube ich, sehr, sehr viel Mühe sich geben, dass das eine perfekte Show wird. Haben die Israelis ja auch versucht in gewissen Rahmen. Ja, das haben sie auch gemacht. Also das kann man gar nicht sagen. Das war halt anders. Und mir geht es jetzt im Moment sogar so ein bisschen so, sonst denkt man immer, ach Mensch, so weit weg und so. Und wenn das in den Niederlanden ist, ja super. Und mittlerweile denke ich dann auch so irgendwie, ach, das hat mir jetzt wirklich sehr geil gefallen, weil das jetzt mal so ein bisschen außergewöhnliches Land war. Und wenn du jetzt so, also bei mir war es ja erst so, ich habe mich für den Duncan gefreut, aber jetzt reißt gerade so die Reihe der ESC-Städte ab, wo wirklich auch immer schön die Sonne scheint und nächstes Jahr, ja könnte es in den Niederlanden auch dann dauerregnen, ne? Das weiß man alles nicht. Ja, könnte, die Städte sind ja noch gar nicht so wirklich, also sind schon einige bekannte, wo was stattfinden könnte. Vor allem wird ja Rotterdam wohl auch groß gehandelt, weil ich glaube, die Amsterdam so nicht so die hallenmäßig so gut besetzt sind. Aber da gucken wir mal, was dann da so passiert. Es wird eine spannende Sache, wenn dort dann der Teilnehmer oder die teilnehmende Stadt oder der Hoststadt sozusagen dann bekannt gegeben wird. Aber so viel Auswahl hat man ja in Irland nicht an Städten. Von daher Wir können das ja mal eben vorziehen. Also wenn man sich da bei Wikipedia mal irgendwie anguckt, da haben sie schon auch eine schöne Liste gemacht. Also da ist Amsterdam, Arnhem, Breda, Den Haag, Enschede. Maastricht, Leeuwarden, Rotterdam. Und Utrecht. Utrecht, Zwolle. Utrecht. Also von meiner, so wie ich das jetzt so die letzten Jahre immer gerade in solchen kleinen Ländern irgendwie so gesehen, ich glaube bei Niederlande wird sich das zwischen Amsterdam, Den Haag und vielleicht Rotterdam irgendwie, glaube ich. Glaube ich auch. Also denn bei Maastricht habe ich gehört, die hätten wohl nicht genug Hotelkapazitäten. Also hier führt man da auch auf, da ist eine Kongresshalle, die fasste maximal 30.000 Zuschauer. Also man muss ja, glaube ich, immer so aufgrund der Bühne, würde ich immer sagen, so aus der Erfahrung 2.000, 3.000 Zuschauer immer wegrechnen, wenn man da so die Zahl sieht. Und wenn da sowieso schon eine Halle ist, so mit 10.000, dann oder hier bei Zwolle, da haben sie irgendwie wohl so eine Halle, die unter 5.000, also das kann schon da gar nicht mehr. Achso, hier steht sogar, Bewerbung am 24. Mai zurückgezogen. Mhm. Also insofern, ja, also. Also 16.000 hat die Rotterdam-Halle, die Ahoi Rotterdam-Halle, die Ahoi Arena. Mhm. Passend. Vielleicht kriegen wir auch irgendwie so ein Motto mit irgendwie ja, ESC Ahoi, aber das gibt es ja auch an die Kollegen. Ja, die Kollegin, genau. Hallo. Naja, passend, aber ich glaube Rotterdam oder Amsterdam könnte es werden. Den Haag glaube ich nicht. Maastricht wäre auch noch eine Variante, weil die haben ja 30.000 Plätze da drin. Das heißt auch, dass der Green Room dann dort mit rein könnte. Mhm. Ja. Also das wäre eine Variante. Ich weiß nicht, ob das, ja, das ist so ein Kongresszentrum. Also das wäre spannend. Und wir gucken mal. Also das wäre sicherlich eine spannende Geschichte. Ich glaube, die Niederländer werden das richtig gut und interessant machen. Und das Schöne ist, jetzt haben sich ja drei Sender sozusagen zusammengeschlossen, also die drei niederländischen Rundfunkanstalten, die NPO, AVROTROS und die NOS, die haben sich zusammengeschlossen und haben, wollen das jetzt gemeinsam sozusagen durchführen, was sie sonst eigentlich nicht machen. Also eigentlich machen die ja unabhängig voneinander Programm, aber diese eine Sendung wollen sie diesmal wohl auch zusammen machen. Ja, das macht ja auch Sinn. Also ich glaube, da muss man, glaube ich, auch personell mit vereinten Kräften, glaube ich, das ganze Ding dann auch aufziehen. Und ich glaube, dass, ich vermute mal, dass es nicht in Amsterdam stattfinden wird, weil wenn man sich dann, ich bin ja jetzt nur auch schon zweimal da gewesen und ich glaube nicht nur, wenn jetzt Eurovision in Konzert oder so da ist, die Stadt ist immer brechend voll. Ja, ja. Und wenn da jetzt der ESC dann noch dazukommt, ich glaube, Hotel hätte es mit Sicherheit genug, da gibt es bestimmt auch Außenbezirke, wo man vielleicht auch noch irgendwie was kriegen kann. Und das haben die Kollegen vom Merci Cherie Podcast auch noch irgendwie erzählt, dass die Halle von, das hatte ich glaube ich, ich weiß nicht, ob wir drüber gesprochen haben oder sogar auch im Podcast, die Halle von Ajax Amsterdam, die kann tatsächlich mit einem Dach zugemacht werden. Mhm. Es ist nur die Frage, im Mai sind ja immer so die ganzen Endspiele beim Fußball. Mhm. Und da ist die Frage, ob Ajax Amsterdam sich da vertreiben lässt aus der aus seinem Stadion, um da irgendwo in so einem Dorfstadion dann irgendwie seine Spiele auszutragen. Deswegen könnte das auch tatsächlich ein bisschen schwierig sein. Da ist dann aber noch ein Zigodom. Ich weiß gar nicht, ob der sogar da ganz in der Nähe von dieser anderen Halle ist, wo Eurovision in Konzert irgendwie stattfindet. Da passen ja sowieso nur so 5.000, 6.000 irgendwie rein. Ja, die schließt sich eh damit aus. Aber ja. Die ist da, glaube ich, in der Nähe, die fasst hier laut Wikipedia wohl 17.000 Zuschauer. Aber ich vermute mal, dass das nicht in Amsterdam stattfindet, weil ich glaube, dann kollabiert die Stadt endgültig. Also ich finde Amsterdam sowieso immer als sehr, sehr überfüllt. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt Touristenstadt, aber sehr, sehr doll. Also die Stadt ist eigentlich schon lange nicht mehr auf diese ganzen Touristenströme wirklich ausgerichtet. Mhm. Und das, und ich glaube, das wird kein Spaß. Also die öffentlichen Verkehrsmittel und so weiter, das haben die alle. Also da fährt eine Tram beziehungsweise auch so S-Bahn und so weiter. Da käme man, glaube ich, überall auch gut hin. Auch so von seinem Hotel und zurück und so weiter. Das wäre auch, man kann da auch eine ganze Menge sehen, es sind tolle Museen auch da vor Ort und so weiter. Das ist überhaupt nicht so das Thema, aber ich glaube, dass das, das kann ich mir schwer vorstellen, dass das da irgendwie stattfindet. Oder sie gucken sich es halt wirklich wieder an, dass sie es wieder in Den Haag machen, da haben ja schon der ESC 76 und 1980 irgendwie halt stattgefunden. Mhm. Also insofern, Rotterdam war ja der Junior Eurovision Song Contest 2017. Richtig. Ja, genau. 2007. Also von daher alles schon mal vorgefechte ESC-Stätten. Ja. Und ich glaube Und das liegt dann noch nicht ganz so lange zurück, ne? Dass sie da auch vielleicht noch ein bisschen Erfahrung irgendwie noch mehr haben als die Erfahrung aus den 70er oder 80er Jahren. Da sind Genau. Die Leute, die das gemacht haben, auch schon in Rente, ne? Das genau, es ist ja das sowieso. Und ja, es ist ja ähnliche der Junior Eurovision Circuit hat ja ähnliche Produktionselemente wie der normale Contest, sagen wir mal. Und ich glaube, wenn die Halle da schon erprobt ist, ist das, glaube ich, auch eine Variante, die durchaus auch Gewinnerpotenzial hat. Also, wie gesagt, wir glauben, also ich gebe dir recht, ich glaube auch, Amsterdam fliegt, glaube ich, komplett raus. Mhm. Ich glaube entweder Rotterdam oder vielleicht auch noch Den Haag oder Maastricht, die drei so. Und Rotterdam, alles andere kann ich mir nicht. 645.000 Einwohner. Oh, gut, für Niederlande ist das, glaube ich, ganz schön viel. Was hat denn Amsterdam eigentlich? Amsterdam hat auch so 864.000, so ein bisschen mehr. Ja, aber Rotterdam wäre eine schöne große Stadt. Ja. Also das ist, glaube ich, die zweitgrößte Stadt in den Niederlanden, glaube ich. Ich glaube schon. Maastricht ist, glaube ich, nicht ganz so groß. Und ich glaube, das wäre ein schöner Contest, glaube ich, in den Niederlanden. Also die werden das, glaube ich, richtig gut machen. Maastricht hat 121.000. Oh, das war klein, ja. Okay. Ja. Also glaub, da ist natürlich tatsächlich die Geschichte so von wegen, ist die Stadt der EU und so weiter, da ist die EU sozusagen gegründet, also diese Umbenennung von EG in EU und das so unter dem Motto europäischer Gedanke und so weiter. Aber wenn das halt wirklich so sein sollte, dass die Hotelkapazitäten nicht so doll sind, dann dann wird es dann auch nicht. Das haben wir ja letztes Jahr in Israel ja auch so, als so Haifa und so weiter, alles wohl schöne Städte. Aber das ließe sich wohl nicht realisieren aufgrund der Hotelkapazitäten oder wahrscheinlich auch der Transportkapazitäten. Ne? Die spielen ja auch immer mehr eine wichtige Rolle. Ne? Und das Schöne ist, man kann mit dem Zug hinfahren. Ja. Theoretisch, wenn man das will. Ja. Also. Ja. Also wer in Nordrhein-Westfalen wohnt oder so, ist es sowieso kein Thema, ne? Also da ist es ja so fast, als wenn man von Kannst sogar fast mit einem Regionalbahn dahin fahren. Da fahren ja einige Regionalbahnen sogar nach Amsterdam hoch, nach Niederlande rüber. Also auch das geht. Also da kann man sehr, sehr günstig, glaube ich, dann auch anreisen, wenn man das will. Ja, das Blöde ist halt natürlich immer so, dass dann tatsächlich manchmal die so ein Flug dahin immer noch günstiger ist als mit der Bahn, aber vielleicht unter der gegenwärtigen Diskussion auch über Klimaproblematik und so weiter, sollte man sich es vielleicht doch mal überlegen, dann tatsächlich dann auch in den Zug zu steigen und da dorthin zu fahren und ich habe ja dieses Jahr auch ein bisschen. Kein Boarding und so und das hast du alles dann nicht. Also, ja, vor allen Dingen, also ich habe ja, das wird jetzt, also in die Niederlande ist das jetzt auch nicht so ein Riesenthema als jetzt nach Israel. So, also du steigst dann ein, fliegst dahin und steigst wieder aus, ne? Also das ist jetzt nicht so das Riesending, aber du kannst natürlich auch noch wesentlich mehr so an Gepäck mitbringen, also gerade so dieses Jahr habe ich ja auch ein bisschen technisches Equipment mitgehabt und so weiter, das habe ich dann so ein bisschen verteilt auf mein Handgepäck und dem Koffer. Der Koffer war nachher ja auch völlig voll so mit Kabeln und so weiter, dass sie sogar dann auch auf dem Rückflug dann nochmal in den Koffer geguckt haben, weil das Ding wahrscheinlich dann aufgrund des Metalls und so weiter ganz viel ausgeschlagen ist. Und das hast du natürlich dann bei der Bahn irgendwie halt nicht, ne? Also Ahnung, ob da jetzt aufgrund der Flüchtlingsproblematik dann im Grenzgebiet nochmal Leute im Zug. Ich glaube, in Dänemark ist das ja irgendwie jetzt schon öfter mal so. Aber das wird trotzdem kein so Riesenthema sein. Also es ist ja fast eher so, als wenn man vom einen ins andere Bundesland irgendwie halt fährt. Geld ist immer die eine Sache, aber wer jetzt irgendwie dann so, ja, nee, und weiß ich nicht und ich mag die Holländer nicht oder was weiß ich, was da irgendwie vorgetragen wird, das kann man jetzt wirklich nicht geltend machen, weil das jetzt halt wirklich dann, wann, wenn nicht jetzt, wenn man dann mal den ESC mal bereisen will, kann man dann wirklich 2020 wirklich sehr gut machen, ne? Ja. Wollen wir mal auf die ganzen Shows eingehen, die wir jetzt auch im Fernsehen, du jetzt auch im Fernsehen gesehen hast, und sozusagen nachher im Nachhinein. Endlich. Das erste Semifinale ist ja mit Netta gestartet, ganz klassisch. Mhm. Und ich muss sagen, es war eine durchaus runde Show. Mhm. Beim zweiten Semifinale ging es sehr, sehr abrupt los, fand ich. Ich weiß nicht, ob dir das auch so gegangen ist, also, mhm, weil er vorher kein Intervall-Act vorher war. Mhm. Fand ich ein bisschen schade, aber so vom Prinzip her waren das gute Shows. Und es sind auch Leute nicht weitergekommen, wo wir gedacht haben, die kommen weiter. Ne? Das hat uns ja auch so ein bisschen gewundert, zum Beispiel die Polen. Julia, die sind, glaube ich, 2 Punkte Unterschied zwischen den 10. und 11. Platz. Mhm. Und die haben natürlich den 11. Platz gemacht und sind deswegen nicht weitergekommen. Ich glaube, die wären im Finale doch ziemlich gut angekommen, glaube ich. Ich glaube, ne? Ja, mhm, genau. Polen hat 2 Punkte Unterschied. Mhm. Genau. Weißrussland, genau. Ja, zu Weißrussland, ja. Mhm. Das ist schon heftig, oder? 2 Punkte ist schon bitter. Ja, man weiß nicht, woran es liegt, ne? Waren das jetzt die Klamotten? Also sie haben ja auch so, das ist mir dann aufgefallen, so gelb-blaue Röcke angehabt. Das hat mich so ein bisschen an die Schweizer Garde im Vatikan irgendwie so erinnert. So, ne? Das war so ein bisschen, und dann waren die alle so aus. Also da ist ja eine Sängerin dabei, die so ein bisschen beleibter ist, aber die anderen sind, haben ja normale Figuren, und die waren alle so ausgepolstert. Und dann auch diese komischen Schleier, die sie da so umgezogen. Also es war so ein bisschen, das war so ein bisschen Plünbüttel irgendwie. Das hat vielleicht den Ausschlag gegeben. Vielleicht. Was ich ganz schön fand an der Stelle, die hatten ja auch dann ihre Gesichter dann im Hintergrund. Hm. Und da konnte man sie dann auch noch mal so, sag mal so, in der normalen Erscheinung irgendwie halt auch so sehen. Diesen Schreigesang so mit diesen modernen Elementen. Der weiße Gesang, also das war jetzt wirklich so, das war jetzt wirklich ganz schön. Von daher hätte ich so gedacht, ja, das hat tatsächlich so einen folkloristischen Anstrich, das werden die Leute, glaube ich, schon mögen. Mhm. Also mich hat tatsächlich vielleicht an der Stelle so zum Beispiel Serbien gewundert, dass die weitergekommen ist, ja. Dass die Nivena weitergekommen ist. Ich muss allerdings auch andererseits sagen, die hatte aber auch eine gute Stimme gehabt. Also es war eigentlich fast 1:1 wie im Vorentscheid. Auch Studiovision fast. Also muss man ihr lassen. Ne? Ja. Das kann sie, das konnte sie. Ich hätte auch null erwartet, dass Serbien weiterkommt. Auf keinen Fall hätte ich erwartet, dass Serbien weiterkommt. Ja, ich habe so Estland. Ich habe so gedacht, das ist zu langweilig, ne? Also da wird, das hört jeder so drüber, und das ist, wenn man jetzt noch mal die Startnummern, kann ich jetzt auch noch mal eben ganz kurz gucken. Startnummer 9 hatte sie. Da war davor Weißrussland, danach war Belgien. Ja gut, Weißrussland ist ja noch weitergekommen, mhm, Belgien nicht. Also aufgrund der Reihenfolge kann es jetzt auch irgendwie nicht so gewesen sein, aber das hat mich schon gewundert. Mich hat zum anderen auch sehr gewundert, dass Serhat weitergekommen ist. Weil das war also auch in Amsterdam so, und da hat man dann so das Jahr auf die Technik geschoben. Also was ich bei Serhat so ein bisschen komisch fand, der hatte eigentlich auch gerade am Anfang irgendwie auch nicht so ein gutes Timing-Gefühl. Also ich habe mir das so ein bisschen vorgestellt, weißt du, so man hat in der Firma abends sitzt man noch nett zusammen, und dann heißt es auf einmal so, jetzt macht der Chef mal Karaoke so und singt jetzt mal Say Na Na Na, so, und dann sagt man, naja gut, er ist ja halt Controller, also er kann es nicht besser so, ne? Und da war das dann so ein bisschen, dass ich dachte, nee, Serhat, also du bist zwar ein sehr, sehr netter Typ, aber das ist, und du hast ja jetzt auch deinen Traum erfüllt und bist jetzt auch ins Finale gekommen, aber das hat mir überhaupt nicht zugesagt. Und was mich auch gewundert hat, dass Estland weitergekommen ist, ja, weil der gute Viktor Krohn nicht besonders gut gesungen hat. Muss ich leider mal sagen, es war alles irgendwie schief, es hat auch Timing teilweise verpasst, diese ganze Performance war auch irgendwie sehr, sehr merkwürdig, das wurden ja auch Sachen eingespielt, die nicht live gewesen sind, also das war keine gute Performance aus Estland, und was mich auch so ein bisschen gewundert hat, dass Weißrussland zum Beispiel weitergekommen ist, hab ich auch nicht verstanden, eigentlich warum. Nicht. Also nee? Mich eigentlich nicht. Die Klamotten, die die Kleine anhatte, die war natürlich diskussionswürdig. Und trotzdem muss ich sagen, das war, glaube ich, im zweiten Semifinale ist Tamta aufgetreten, ne? Oder war das im ersten? Nee, im ersten. Das war im ersten. Ach, das, genau, da ist Tamta, genau. Und bei der muss ich dann irgendwie sagen, bei Tamta habe ich so gedacht, naja gut, die ist ja auch schon lange im Geschäft irgendwie und die wird das Ding machen und die wird in die Fußstapfen von Eleni steigen. Und die war dann schon auch sehr mit ihren Tanzbewegungen und so weiter sehr, sehr beschäftigt. Und bei der Szene habe ich so gedacht, ja, da schrieben dann auch bei Twitter irgendwie Leute so, ja, das ist Britney für Arme und so weiter. Ich finde, die Kleine hat wirklich eine gute Show abgeliefert. Also Peter Orban hat dann auch noch so gesagt, ja, und die Stimme ist ja, und da so. Ich muss aber sagen, die ganze Performance, der ganze Auftritt, der hat mich irgendwo überzeugt. Ich habe dafür jetzt nicht, ich konnte ja auch nicht anrufen, aber da habe ich so gedacht, ja, aber am Ende des Tages ist sie, glaube ich, zu Recht im Finale gewesen. Also insofern habe ich dann gedacht, ja, gut, das ist es dann halt auch. Ne? Slowenien, also wir hatten ja beide Slowenien auch auf dem Trichter. Wir haben ja gesagt, Slowenien kommt weiter. Sind ja auf Platz 5, auf Platz 6 gelandet im Halbfinale. Und die zwei haben es eigentlich ganz gut gemacht. Die haben es eigentlich so gelassen, wie sie es auch im Vorentscheid hatten. Ja. Also man kann das mögen, aber man kann es auch nicht mögen. Aber es war für mich eine stimmige Performance und sie hat es auch stimmlich ganz gut gemacht. Also es hat auch irgendwie gepasst. Sie ist jetzt nicht die große Sängerin. Ich finde jetzt nicht, dass sie jetzt die Sala eine große Sängerin ist, aber sie hat das irgendwie gut gemacht. Und auch die Griechin hat mich gewundert. Die hatte ja auch in Amsterdam beim Konzert auch so einige stimmliche Probleme. Aber die Katharine Duska hat das, finde ich, sehr, sehr gut gemacht. Ja, auch eher so mäßig, ne? Also, ja. diesen, ich glaube, da hat es der Auftritt noch ein bisschen rausgerissen, weil das war einfach so sehr gut fortgeführt, das, was da so im Video gelaufen ist. Da konnte sie natürlich nicht so viele Tänzer auf die Bühne bringen. Aber das haben sie eigentlich noch zahlenmäßig auch ganz gut hingekriegt. Aber ja, so eine richtige gute Live-Sängerin ist sie, glaube ich, auch nicht. Also ich finde die Stimme sehr interessant und gerade bei den Studioaufnahmen und so weiter irgendwie, also ich mag das immer sehr gerne. Deswegen drücke ich da auch tatsächlich mal so ein Auge dazu. Ihre Stimme hat einen Charakter, der so für eine Frau sehr ungewöhnlich ist. So ein bisschen herber, bisschen dunkler. Und du erkennst sie aus Tausenden irgendwie wieder raus. Aber so an einigen Stellen war es dann so ein bisschen, da hat sie auch ein bisschen mit der Luft und so weiter auch gekämpft. Und aber schließlich und endlich, ich glaube, es gilt ja auch ein bisschen so der Gesamteindruck, war das dann deswegen auch tatsächlich ins Finale weitergekommen. Und bei der Sala aus Slowenien, ich finde die trotzdem immer sehr rätselhaft. Die hat immer so irgendwie so unter dem Motto, die guckte dann auch immer so, hoffentlich ist das hier bald zu Ende irgendwie. Also die machte auf mich auch überhaupt keinen entspannten Eindruck. Also Peter Orban hat auch, glaube ich, noch erzählt, ja, so zwei Krankenpfleger, die sich in der Pause irgendwie ganz zärtlich irgendwie halt begegnen oder so. Ja, ja. Und ich glaube, man muss sagen, die haben dann ein sehr modernes Stück irgendwie hingelegt und haben da nicht sehr viel experimentiert und sind damit ja gut gefahren, ne? Also die Punkte waren auch so zwischen Jury und Zuschauer so 50-50 fast. Also das hat wohl auf gleicher Linie auch gut gepasst, ne? Ja, denke ich auch. Also Belgien, dass Belgien nicht weitergekommen ist, hat mich nicht gewundert. Georgien auch, obwohl der gute Mann gut gesungen hat, der gute Otto, also das muss man ihm auch lassen. Das hatte aber, war ein bisschen so schreierisch, dass Montenegro nicht weitergekommen ist, war zu erwarten. War da oder war nicht da, ne? War jetzt unser lieber Ralf Siegel dabei oder nicht? War da. Ja. Genau. War da. Und Finnland zu Recht der letzte Platz im ersten Semi. Das war unter aller. Dieser Auftritt, das war so. undurchdacht. Mhm. Also wirklich, ich habe das nicht verstanden, was sie da gemacht haben. Also ich glaube, das hat niemand so richtig verstanden, deswegen sind die auch nicht weitergekommen. Und ich hoffe, dass die Finnen ein bisschen was an dem Vorentscheid rumschrauben und dass sie jetzt im nächsten Jahr endlich mal wieder ein paar mehr Künstler dort auftreten lassen, als nur den einen und dann in der drei Titel irgendwie lieblos hintereinander singt. Mhm. Da warten wir mal ab. Da gibt es eine gute finnische Künstler, die durchaus mal dort dabei sein könnten. Und ich hoffe, dass das wieder zu den normalen UMK zurückkommen. Mhm. Ja, genau. Und das um Portugal hat mich ehrlich gesagt auch nicht gewundert. Weil ja, wir haben ja gesagt, es wird wohl drin sein, weil das wird irgendwie den Leuten dann doch irgendwie als was Besonderes erscheinen. Aber es hat dann tatsächlich wohl auch ja, wobei, wenn man ja mal gerade guckt, bei den Jurys ist es wohl eher durchgefallen. Da sind nur 8 Punkte und 43 von den Zuschauern. Punkte, ne? Ja, gut, ja. 43 Punkte sind jetzt auch nicht so die Welt. Also es muss jetzt tatsächlich auch viele nicht so berührt haben. Also es war ja so in meiner Playlist immer der Song, den ich tatsächlich dann auch geskippt habe immer, weil das ja, gut, ich konnte es mir auch nicht anhören. Ich fände es auch irgendwie schrecklich. Ja. Irving fand das super. Ja, das ist natürlich klar, hat natürlich jeder auch einen anderen Geschmack und vielleicht auch einen anderen Zugang dazu, aber ich muss ehrlich sagen, mir fehlt der Zugang dazu. Also ja, und er hat jetzt ja auch, kann man ja schon mal sagen, er hat den Barbara Dex Award gewonnen, also für das schlechteste Kostüm. Ja. Kann man so sagen, zu Recht oder auch nicht. Also ich finde es durchaus, es war nicht besonders gut aus, was er da anhatte. Obwohl zum Beispiel Tamta zum Beispiel schlimmer ausgesehen hat. Aber ich kann schon nachvollziehen, dass er den Barbara Dex Award gewonnen hat. Mhm. Kommen wir nochmal zum zweiten Semifinale. Mhm. Da hat der Gewinner auch den ersten Platz gemacht. Mhm. Duncan mit Arcade. Dänemark ist gerade so weitergekommen mit Leonora, Love is Forever. Da war, glaube ich, nur ein Punkt. Ja, genau, zwischen Litauen und Dänemark, ein Punkt. Ein Punkt. Mhm. Sehr knapp. Aber Litauen fand ich viel schlimmer. Also muss ich echt sagen, ich bin froh, dass der Löwe Run with Lions nicht weitergekommen, weil er hat noch nicht besonders gut gesungen. Moldau war auch eher so, Ja, da war ja dieses mit dieser Sandmalerin. Ja, das und, war alles schon mal geklaut, also alles nur geklaut. Ja, die Sandmalerin war ja sogar die gleiche, die damals auch schon mal beim ESC die Nummer. Aber war es ernsthaft dieselbe Künstlerin? Ja, es war sogar dieselbe Künstlerin. Moldau. Ich glaube, aus Moldau war die. War das nicht Ukraine, glaube ich, irgendwie? Also das war jetzt Moldau, aber damals war das, glaube ich, irgendwie in der Ukraine. Und ja, wir hatten dann so ein bisschen in den Proben auch dann so den Streit, ob das jetzt wirklich dann irgendwie so live irgendwie halt war. Nee, war es nicht, ne? Doch, ich glaube schon, weil ich glaube, sie haben einfach diese Kameraeinstellung über diesem Sandding irgendwie schneller eingestellt, damit das irgendwie so einen anderen, weißt du, so ähnlich wie bei dieser Postkarte 2011 mit den Autos und Fußgängern und so weiter, wo man das dann auch so schneller dreht und dann hat das so einen besonderen Effekt. Und ich glaube, so war das halt auch, weil man konnte sehen, die hat wirklich live da diesen Sand hin und her geschoben. Und das können solche Sandkünstler, ich glaube, da gibt es auch nur eine Handvoll auf der Welt, die sowas können. Und die machen da selber auch so eigene, wie nennt man das, Konzerte oder Auftritte irgendwie mit dieser Kunst. Und nur es war halt, wie gesagt, weil es eben halt auch so ein lahmer Song war, so von so einer leidenden Zahnarztfrau, musste man da natürlich irgendwie so einen Effekt irgendwie halt machen und ist dann dazu übergegangen. Und es gucken ja doch eine ganze Menge Leute, die so einen ESC-Background haben. Und da hat man dann sofort so, ach ja, das erinnert mich an 2011. Und das ist ja eben halt dann auch so eine Geschichte dabei, ne? Richtig. Kroatien hat mich nicht gewundert, dass er nicht weitergekommen ist. Aber ich muss sagen, der hat eine geile Stimme, der liebe Rocco. Mhm. Der hat eine richtig, richtig gute Stimme. Ich fand's irgendwie, das war einfach der falsche Song für ihn. Karussell hat mich, die Letten haben mich auch so ein bisschen, also die haben eine nette Performance gehabt, so, aber schade. Dann doch, dann waren sie doch ein bisschen zu normal, ne, würde ich mal ja, sagen. Ja, vielleicht einfach zu, obwohl das Lied nett ist. Mhm. Also da kam ich, Sarbuk oder Sirbuk aus Armenien ist ja auch nicht weitergekommen, die hat auch nicht besonders gut gesungen, fand ich, ein bisschen schief war es auch. Wo es mir ein bisschen leid tut, ist mit Paenda, oder? Also die hat sehr, sehr gut gesungen. Auch das hat auch abgeliefert, aber ich glaube einfach, dass der Titel vielleicht ein bisschen zugetragen war für sie. Also zugetragen für den Contest gerade. Es hat einfach irgendwie gerade nicht gepasst, aber ich glaube, die Österreicher sollten weitermachen wie bisher, auch mit der internen Auswahl, finde ich, weil die haben immer gute Künstler und Paenda war auch eine gute Künstlerin, fand ich. Da müssen sie sich nicht verstecken, es hat also diesmal einfach nicht geklappt. Naja, ich glaube, in Österreich ist halt so ein bisschen, da wagt man eben halt auch ein bisschen was. Ja. Und wo ich jetzt gerade so auf die Punkte sehe, muss man ja dann auch immer so sagen, der Erfolg und Misserfolg Österreichs und Deutschland liegt ja immer sehr nah beieinander. Denn ich sehe gerade, die Österreicher haben ja vom Publikum auch 0 Punkte bekommen. Also das mal dazu von irgendwelchen gehässigen Kommentaren bei Twitter, dass wir ja so schlecht abgeschnitten hätten. Also das ist da leider auch, wobei ich es da auch nicht so ganz verstehen kann. Ich glaube, dass dieser Beitrag von Paenda, glaube ich, so ein bisschen die Geister auch sehr scheidet. Die einen finden es wirklich super geil und die anderen können mit diesem Flüstergesang oder was sie da singt, auch nicht so wirklich was anfangen. Und es ist ja auch ein bisschen etwas weiter ab von dem, was Paenda sonst wohl irgendwie auch an Musik macht. Ich war sehr beeindruckt. Die Postkarten waren ja so gemacht, dass die Künstler eigentlich so mehr oder weniger dann da auch so mit anderen Tänzern zusammen da. Und sie hat da so einen Swing-Tanz irgendwie aufs Parkett gelegt und richtig klasse. Also das hätte ich gerne im Finale nochmal gesehen in der Postkarte. Dazu kam es ja dann leider nicht mehr. Und sie haben auch ein schönes Bühnensetting auch gehabt. Ja. Mit diesen beleuchteten Stäben. Also das konnte man jetzt auch gar nicht so im Fernsehen so genau sehen, weil man nur so die Lichter irgendwie halt so sehen konnte. Und also die wird ihren Weg weitermachen. Also das wird jetzt, das wird sie nicht runterziehen und ihre Karriere beenden. Nee. Also insofern, und sie haben sich für Paenda entschieden und das Publikum nicht insbesondere. Und dann hat es eben halt nicht gepasst. Also an dem Vormittag, bevor das Semifinale losging, da hatte ich noch so ein ganz komisches Gefühl dabei. Da habe ich so gedacht, na, Österreich, irgendwie habe ich da ein komisches Gefühl. Und es war dann auch leider so, dass sie natürlich so weit unten irgendwie gelandet ist. Das ist dann halt manchmal auch so, ne? Tja, die Iren haben mich nicht gewundert, weil das Lied, der lieben Sarah McTernan überhaupt nicht gepasst hat. Also die haben eine 50er-Jahre- oder 60er-Jahre-Performance hingelegt mit irgendwelchen schlürfenden Milchshakes und ganz komischen 60-Diner-Performance irgendwie. Es hat irgendwie alles nicht gepasst zu diesem Song. Null gepasst. Und ich glaube, die Iren müssen, glaube ich, mal ein bisschen was tun an ihrer ganzen Einstellung zur Auswahl von einem Künstler oder einer Künstlerin. Weil das ist echt, außer im letzten Jahr, sagen wir mal, alles irgendwie nicht gut. Nicht wirklich gut. Also, ich weiß nicht, was man mit den Iren noch machen soll. Also, das ist irgendwie nie besonders gut. Gut, letztes Jahr war man auch so ein Ausreißer, wo das auch so funktioniert hat irgendwie, aber die ganzen Jahre immer schlecht abgeschnitten, teilweise nicht ins Finale gekommen und jetzt der letzte Platz im zweiten Semifinale. Und ich muss auch sagen, zu Recht, weil das war echt unter aller Kanone. Ja, und sie hat auch nicht so eine super Ausstrahlung gehabt, ne? Nee. Also sie war immer sehr, sehr distanziert. Also ein bisschen was von Marionette fand ich. Ich habe das so ein bisschen, ich habe das auch so gehört bei den Interviews in Amsterdam, habe ich mir von einigen Leuten sagen lassen, dass sie auch jetzt nicht so ein sehr gewinnendes Wesen irgendwie auch hat. Und es irgendwie dieses Unsympathische, das ist dann auch noch so ein bisschen über die Kamera hinaus irgendwie transportiert worden, glaube ich. Also insofern, hat das irgendwie auch alles nicht so ganz geklappt, ne? Also das, was ich natürlich sehr schade fand, war tatsächlich, es hat mich jetzt nicht gewundert, aber was ich schade fand, war, dass Rumänien nicht weitergekommen ist. Da ist auch ein bisschen über den Auftritt so abgehatet worden, so wow, das ist ja so wie Dracula und aber ich fand das wirklich sehr gut. Also Esther war jetzt auch nicht unbedingt live so hundertprozentig, Aber das, also erstmal mache ich diesen Song sehr gerne. Und da habe ich irgendwie auch so gedacht, na ja, gut, also das wird sicherlich auch nicht gewinnen, aber wäre schon schön, wenn es ins Finale irgendwie kommen würde. Hat natürlich leider auch nicht so geklappt. Aber ich fand das, also ich finde sowieso ganz oft die Sachen aus Rumänien auch immer sehr, sehr schön. Und Rumänien hat ja auch einen guten Geschmack gezeigt, dass sie im Finale dann auch Australien 12 Punkte gegeben haben. Also also einfach weitermachen. Also Ester Peoni hat da, finde ich, einen guten Job gemacht, aber es hat halt leider nicht so ganz gereicht. Das hat mich, wie gesagt, sehr, sehr, sehr gewundert, ne? Ja, dann kommen wir mal zum Finale, ne? Und ja. Wollen wir von unten nach oben anfangen, mal so ganz kurz, Vielleicht sagen wir erstmal was überhaupt zum Finale, was uns da irgendwie aufgefallen ist vielleicht. So ja, von der Show her oder so. Wollen wir erstmal über Madonna reden? Ist das ja, dann haben wir es weg. Dann haben wir es weg. Also, ich habe ja noch nie, also das hat überhaupt nicht gepasst. Es hat diese Abstimmung hat ja fast 50 Minuten gedauert, das war schon lange. Und der Auftritt, der kam mal noch kurz vor Ende der Abstimmungsmöglichkeiten und Madonna hat live teilweise, also ich sag mal, schlechter gesungen als alle anderen zusammen. Unbedingt. Als auch die. Also das war unter aller Kanone. Mhm. Und das Schlimme ist, die haben jetzt ihre Performance nochmal geändert in den YouTube-Video, ne? Mhm. Die haben das nochmal nachgearbeitet, die Performance. Mhm. Stimmlich. Also das war alles unter Kanone. Und ich habe auch den ganzen Auftritt nicht verstanden. Like a Prayer mit ganz vielen Mönchen und dann dieser komische Reggae-Sound von ihrer neuen Single Future und so. Also es war irgendwie alles irgendwie nicht ein rundes Ding. Und auch Megastars haben nicht unbedingt immer gute Stimmen live. Also ja, erstmal wurde ja auch ein riesen Hype darum gemacht, kommt sie jetzt oder kommt sie nicht. Man hat das dann im Nachhinein so ein bisschen verbrämt mit, ja, aus Sicherheitsgründen. Man hätte jetzt angeblich auch die Reihenfolge im Intervallbereich irgendwie wohl auch geändert. Sie hätte wohl irgendwie vor Netta noch kommen müssen. Netta hat ja ihren neuen Song Banana irgendwie aufgeführt. Ich kann mir aber vorstellen, dass Madonna nicht irgendwie letztendlich vor einer Nachwuchskünstlerin irgendwie auftreten wollte. Ich glaube, das wäre dann auch nicht. Also da wurde auch, glaube ich, viel Gerüchte verbraucht und ja, mit den Mönchen, das ist natürlich, weil ja Like a Prayer so einen klerikalen Hintergrund hat. Ja, genau. Diese Platte hat ja jetzt am 14. Juni, wenn jetzt auch dieses neue Album X oder 10 rauskommt, 30-jähriges Bestehen. Und bei Madonna ist es ja so, ich habe ja im Vorfeld auch so gesagt, so ja, vor 20 Jahren hätte ich sie gerne gesehen oder auch vor 30 Jahren oder so, weil sie hat wirklich zu jedem Album hat sie sich neu erfunden. Und ich glaube, dass irgendwann ist einfach auch mal dann die Zeit da, dass man vielleicht an diesem Zeitgeist auch nicht mehr beteiligt ist und nicht mehr weiß. Und ich weiß nicht, wer das geschrieben hatte, bei Twitter schrieb einer so, das ist eben halt, wenn man sich zu geil findet. Und so war dann der Auftritt auch. Ja. Es war eine überdimensionale Bühne. Dann war dieser Rapper Quavo, mit dem singt sie ja dieses Future. Ich finde, das ist ja so Rap mit Reggae so bisschen. Ja, so. Genau. Und hat mich jetzt auch nicht so ganz gefixt. Ich habe es mir dann auch noch mal irgendwann auf dem Weg zur Arbeit jetzt die letzten Tage noch mal einmal angehört. Ja, das ist dann so wie bei so manchem ESC-Song, den man selber nicht so geil findet, aber man hat plötzlich einen Ohrwurm irgendwie. So war das dann schon auch ein bisschen. Ja, also es war schon, glaube ich, ein Desaster für sie. Also ich habe irgendwo dann auch gelesen, dass dann einer schrieb so, ja, und jetzt hauen wieder alle auf Madonna, das ist wieder so typisch Internet und so weiter. Aber ich glaube, da springt man jetzt irgendwie einer Künstlerin bei, wo man jetzt sagt, das muss sie leider alles können. Also insofern hat es jetzt wirklich ich glaube 1,15 Millionen soll sie jetzt irgendwie wohl bekommen haben. Ja, und dann hat man ja, das fand ich ja auch noch so ganz witzig, dann hat man ja irgendwie in dem Hotel, wo sie gewohnt hat, da die ganze Etage wohl irgendwie umgebaut und da hat wohl der Head of Delegation von Russland, der Kirchhoff, hat da wohl irgendwie noch gewohnt und den wollten sie da irgendwie loswerden. Ne? Und der wollte da ja nicht raus, ne? Weiß ich, wie sie ihn nachher gekriegt haben, vielleicht haben sie ihm auch das Zimmer dann kostenlos überlassen, das Ersatzzimmer oder so. Aber da habe ich auch so gedacht, ja gut, der ist ja nun auch in der ESC-Welt, ist der ja nun auch eine Größe. Und der kann sich dann ja auch sagen, ja, dann muss ich mal. Ja, hat auch Geld, ne? Das ich, der hat ja auch Geld, so, ja. Ne? Also und dann, ja und dann, Multimillionär. Also. Dann kann der ja irgendwie auch sagen, ja gut, was will die alte Tante da irgendwie? Dann soll sie doch ins anderes Hotel gehen oder so. Also das kann ich irgendwie dann auch schon verstehen. Aber es war so ein bisschen traurig. Also wir sind dann alle aufgesprungen, als dann dieser, da kam ja dann so ein Gong und dann hat sie dann ja angefangen zu singen. Und das war schon irgendwie, ich glaube, das liegt natürlich auch, beim Alter liegt es, glaube ich, auch dann so ein bisschen, die Stimme ist vielleicht dann auch nicht mehr so fit. Und vielleicht hätte sie sich da auch vielleicht ein bisschen vorher noch vorbereiten müssen, warm machen müssen. Keine Ahnung, was man da sonst so als Sänger alles so für Übungen mhm. oder so macht. Also das war vielleicht auch. Und da waren tatsächlich einige Kamerafehler. Also es gibt da bei Like a Prayer, da gibt es dann so einen Zoom irgendwie die Treppe hoch und auf einmal ziehen sie den wieder zurück und machen nochmal irgendwie die Kamerafahrt nochmal von vorne. Da hat wohl der Kameramann noch nicht gewusst, dass er jetzt schon auf Sendung ist. Und ganz am Ende, bevor sie dann so rückwärts mit dem Quaivo da irgendwie nach hinten fällt. Von der Treppe runterspringt. Da war dann auch plötzlich dann so dieses, diese Pyramide da, die man da manchmal auch so dann auf der Bühne da gesehen hat, so dieses Grundbild da von der Bühne, hat man plötzlich einmal ganz kurz 2 Sekunden da irgendwie gesehen. Also das war, und was ich nur witzig fand bei diesem, es gab ja vorher wieder den Countdown mit Barbara Schöneberger und da hatte sie zu dem einen Reporter umgeschaltet, der dann schon ankündigte, naja, sie hat dann ja geprobt und da haben sie wohl irgendwo einen Regler aufgelassen und dann konnte man das wohl, weiß ich, im Pressezentrum oder sonst wo irgendwie schon den Gesang hören und da sagte er dann schon, naja, das wird nicht so doll. Also das hatte er dann schon so um, weiß ich nicht, 20.30 Uhr oder so schon angekündigt. Also so unter dem Motto, konzentriert euch lieber auf die 26 Teilnehmer, das ist, glaube ich, irgendwie interessanter. Und es gab auch, also jetzt mal abgesehen, dass wir uns ja gerne irgendwie in den sozialen Medien alle so ein bisschen die Mäuler über alles Mögliche zerreißen, aber das war schon jetzt keine falsche Einschätzung, dass ich würde mal sagen 95% der Leute irgendwie den Auftritt scheiße fanden. Ne? Ja. Also das. Es war, habe ich sehr viel darüber gesagt worden, auch in der Presse und so. Wir haben einen Gewinner und Madonna ist die Letzte. Ja, genau. Genau. Also wir sind wir Platz sind, 27. Wir sind doch nur Drittletzter, ne? Ja, genau. Letzter Platz. Lustigerweise, 2 Laurel Baker oder Barker-Titel sind auf den letzten und vorletzten Platz. Das heißt ja auch, dass man im nächsten Jahr nicht immer unbedingt einen Laurel Barker-Song nehmen sollte. Vielleicht. Ich sag mal so, Michael Rice hat eigentlich nicht so gut abgeliefert, auch gesanglich nicht. Der kann das eigentlich besser mit Bigger Than Us und ist leider Letzter geworden. Obwohl die Briten das gerade wieder auf den Brexit schieben. Das hat aber mit dem Brexit, glaube ich, wenig zu tun und einfach nicht gut gesungen. Das ist einfach, und auch das Lied war einfach nicht gut genug. Die Sisters sind leider, muss man dazu sagen, jetzt Vorletzte geworden, weil das Voting ja nochmal geändert worden ist im Nachhinein, weil die weißrussische Jury ja irgendwie die Reihenfolge der Plätze irgendwie falsch bewertet hat und die falschen Plätze bewertet haben. Und deswegen wurden wir jetzt leider nochmal nach hinten versetzt, und zwar einen Platz nach unten. Und ich muss leider sagen, auch die Performance war nicht gut, nicht wirklich gut. Der Song war nicht gut und es war auch irgendwie erwartbar, oder? Wir haben auch damit gerechnet, dass wir nicht besonders gut abschneiden. Also wir zwei, ne? Wir hatten das ja auch so ein bisschen vorhergesagt. Es gab dann auch andere, die das schon gesagt haben, dass wir werden nicht gut abschneiden. Und jetzt heißt es ja, dass der Vorentscheid ja nochmal geändert werden soll. Ich weiß nicht, wie oft wir das jetzt hören jetzt in den letzten Jahren. Wie oft sollte der jetzt, musste der jetzt geändert ja, werden, der also beim Finalabend war es ja irgendwie so, bei mir mal so ganz kurzzeitig irgendwie, dass man so denkt, naja, die Hoffnung stirbt ja zuletzt, ne? Und vielleicht wird es ja doch irgendwo das Mittelfeld oder so. Und das ist irgendwie das Bauchgefühl, hat uns ja, glaube ich, dann richtig hingewirkt. Ich glaube, man muss mal eins sagen, ich glaube, die beiden haben schon einen guten Job gemacht. Also ich glaube, gesungen haben sie gut und sie haben sich da auch, glaube ich, gut geschlagen, was also dieses Pressegedöns drumherum irgendwie so passierte, so nach meiner Beobachtung sogar die Carlotta ein bisschen besser sogar als die Laurita, aber beide haben sie wirklich einen guten Job gemacht und ich glaube, da sind ganz andere Leute, die tatsächlich ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben. Also was mich, mich ärgert das tatsächlich auch jetzt wirklich. Ich war jetzt wirklich so ein bisschen die letzten 2-3 Jahre immer sehr nachgiebig, dass ich so gedacht, naja gut, und das ist halt irgendwie auch von anderen Faktoren auch abhängig, die der NDR irgendwie auch nicht zu vertreten hat. Das glaube ich auch immer noch. Aber es ist letztendlich dafür, dass es uns wirklich, und das fällt ihnen jetzt wirklich auf die Füße und all denen, die jetzt sagen, das war außer Konkurrenz und es ist außerhalb dieser Songwriting-Camps und so weiter entstanden, wenn man das schon verkauft als Complete Act und es ist im Grunde genommen alles nicht fertig und man, es gibt auch die Big Five hatten ja 2 Durchläufe, der eine war am Freitag, jetzt muss ich nochmal gucken, Freitag den 10. und der andere war am Sonntag den 12. und zwischen diesen beiden Tagen, da war tatsächlich der Auftritt nochmal, da waren Welten noch tatsächlich dazwischen und man hat zumindest das Schlimmste noch am Sonntag dann rausgenommen, man hat da so Stockfotos gehabt, die wahrscheinlich irgendwelche Platzhalter waren, um jetzt da andere Bilder irgendwie halt reinzubauen, das sollte wohl so ein bisschen so ähnlich sein wie bei Michael Schulte, so mit verschiedenen Bildern über Frauen oder keine Ahnung, weil die waren ja noch nicht jetzt im Grunde festgecheckt. Und dann haben sie das im zweiten Teil haben sie dann halt dieses mit den Köpfen. Und da muss ich mal tatsächlich aus dem Nähkästchen plaudern. Wenn du in der Halle stehst, ja, dann ist dieser Effekt auch mit diesen Köpfen auch gar nicht mal so schlecht. Aber da die Kamera natürlich auch in diesem Zwang steht, auch mal Nahaufnahmen und dann wieder Totalen und so machen, dann wirken diese Köpfe auch letztendlich dann nicht mehr. Also das ist auch so ein bisschen, das ist auch nicht richtig durchdacht. Und ich meine, zwischen dem Vorentscheid und dem Finale oder spätestens mit dieser Probe, hätte ja liegen 2,5 Monate und dass man da nicht irgendwas Besseres auf die Bühne bekommt, ich frage mich da mittlerweile so, wie macht denn der NDR sonst so seine ganzen Shows und so weiter? Ja. Also das ist wirklich, und es macht mich auch ärgerlich. Und wenn ich das zum Beispiel mal so vergleiche, so beim NDR, was die so rund um den ESC irgendwie halt so machen, wenn ich mir zum Beispiel die ganze Arbeit bei Eurovision.de irgendwie so ansehe, ja, die haben das wirklich über die Jahre hinweg wirklich verbessert, optimiert. Die haben ja mal angefangen, diesen Songcheck so auf Sitzwürfeln irgendwie halt zu machen und haben jetzt da so eine schöne Sitzgruppe. Dann haben sie mit Alina und mit Stefan wirklich 2 ganz tolle Moderatoren. Die haben auch, glaube ich, mittlerweile ein tolles Team, auch dann immer vor Ort, die ganzen Interviews und so weiter macht. Und warum klappt es dann auf Seiten des NDR Fernsehens nicht mit unserem Act? Das verstehe ich nicht. Also das ist schon irgendwie so eine Geschichte, Ich sage auch gar nicht so, wir hätten jetzt auch diese Punktzahl haben können mit wirklich einem guten Song, aber das war es halt nicht. Also das war so vorhersehbar und das ist, finde ich, sehr, sehr schade. Und ich sag's jetzt nochmal, die Sisters haben dagegen wirklich einen guten Job gemacht und ich hoffe, dass sie da wirklich auch unbeschadet dabei herausgehen. Und die haben ja selber so in dem Interview noch gesagt, so jetzt wissen sie, was sie wollen und was sie nicht wollen. Das war vielleicht auch nochmal so ein Hint darauf, dass ihnen vielleicht auch das eine oder andere nicht gefallen hat, was ihnen da vielleicht so aufoktroyiert wurde. Ja. Und das ist wirklich so ein bisschen, mittlerweile denke ich da auch so wirklich, da muss auch, glaube ich, personell irgendwie mal ganz andere Leute ran, die wirklich auch so von Musik, von Präsentation und so weiter wirklich ein bisschen mehr Ahnung haben. Und wenn man einem so erzählt, das war dann in der Pressekonferenz nach dem ersten Durchgang so, naja, das ist ja eine Probe und wir probieren mal, das stimmt nicht. Also man nutzt diese ESC-Probe, um zu gucken, ob das, was man sich da vorgestellt hat, wirklich rund läuft. Also bei dem, bei diversen Leuten hat man das ja gucken können. Die haben dann mal eine Lampe auf eine Bühne gestellt und dann mal wieder nicht. Dann haben sie so kleine Details, die haben sie mal ausprobiert, machen wir das mit oder ohne. Ja, bei Niederländern haben sie das ja auch gemacht. Da gab es auch eine Variante mit Lasern im Hintergrund und ohne genau. Projektion oder genau. Mit Projektion. Also sie haben mehrere Sachen ausprobiert. Mhm. Das ist aber ein anderes Ausprobieren, als wenn man das den ganzen Act sozusagen über den Haufen wirft, oder? Ja, genau. Das sind nur sozusagen gestalterische Elemente. Und diese Zeit hat man da auch nicht mehr. Nee. Also zwischen diesen zwei Proben liegen 2 Tage. Und ich weiß gar nicht, wo und was die da noch irgendwie gemacht haben. Also ich glaube, selbst bei der Performance wäre auch vielleicht ein Choreograf irgendwie vielleicht auch noch gut gewesen, der das hätte dann irgendwie gemacht. Und man wird jetzt mittlerweile, man wird ja von Jahr zu Jahr vertröstet, ja, jetzt haben wir den Stein der Weisen und irgendwie alles ganz toll und so weiter. Und es ist halt so, dieses mit dem Panel ist sicherlich irgendwie ein Schritt, wobei, das muss ich jetzt auch nochmal wieder unterstreichen, beim Vorentscheid hat das Panel für die Sisters auch nur 6 Punkte gegeben, also Mittelfeld. Also, dass man dieses Panel da auch nicht etwas mehr in den Vordergrund gestellt hat, das verstehe ich eigentlich da auch nicht so recht. Weil entweder steht man zu dem Konzept oder man lässt es irgendwie halt bleiben. Und es war dann tatsächlich wohl auch nur ein Zufallswurf mit Michael Schulte damals. Natürlich, ja, ja. Nicht? Ja, ja. Und ich habe ja damals noch gesagt, ja, wäre schön gewesen, wenn wir da Platz 11 geworden wären, weil dann hätten sie gewusst, ja, sie müssen jetzt noch ein bisschen noch weiter dran arbeiten, weil sie haben ja gesagt, dass wir machen die Top 10. So, und ich finde schon, diese Aussage ist sowieso schon ein bisschen. Und irgendjemand, ich weiß jetzt nicht mehr, wer das war, irgendjemand hat noch gesagt, das ist sowieso auch das falsche Vorgehen, als Land oder als Teilnehmer schon so unter dem Motto, ja, wir wollen Platz 10. Die Schweden zum Beispiel gehen dahin, die wollen da gewinnen. Die wollen gewinnen. So, und das, und so muss man an den ESC rangehen. Ob man das dann nachher tut, ist ja die zweite Frage. Aber man muss es wollen. Und das ist ja auch noch so eine Geschichte irgendwie so dabei. Und mir fehlt da tatsächlich auch so ein bisschen so dieses Herzblut irgendwie dabei. Und, ja, das ist alles, ne? alles so 0815. Es ist irgendwie so hingeklatscht gewesen. Ja. Es hat, es war erwartbar. Ich glaube, wir sind auch in den Kommentaren unter der Kandare gelaufen. Mhm. Also wir haben keine Rolle gespielt, null. Mhm. Null eine Rolle. Und das war erwartbar. Und ich sag mal so, die Niederländer haben es sehr, sehr gut gemacht. Sie haben einen sympathischen Sänger gehabt, sie haben ein Lied gehabt, wo man sich auch drüber streiten kann, ob das gut ist oder nicht, aber es war hervorragend gesungen, er hat Leute berührt und es war eine reduzierte Performance ohne viel Schnickschnack. Und dass das auch funktionieren kann, wenn man das vernünftig macht, zeigt ja auch viel. Aber auch sowas wie Malta zum Beispiel, die ja auch gut Platz 14 gemacht haben, aber eine riesige Choreografie dorthin gelegt haben mit verschiedenen bunten Sachen und so und verschiedenen bunten Elementen und so weiter. Also das hat mich auch überrascht, dass man so arbeiten kann. Oder auch die Australier zum Beispiel. Mhm. Also die Performance hat es so in der Form noch nie gegeben, noch nie. Und es hat gewirkt. Man hat erst gedacht, die kommen erst gar nicht ins Finale. Und dann haben sie Platz 9 gemacht. Also die Deutschen haben erstens ein großes, großes Problem in der Auswahl, in dieser ganzen Prozedere. Ich glaube, wir haben jetzt gerade eher so einen Punkt, wo wir sehr, sehr mathematisch dahinterher gehen. Mhm. Und ich glaube, mit Mathematik funktioniert das nicht. Mhm. Ich glaube, man muss Künstler direkt ansprechen. Man muss Künstler auch, wovon ich jetzt nicht ganz abgehe, ist zum Beispiel auch dieses Songwriting Camp, was ich gut finde, ehrlich gesagt, als Methode, auch einen Song zu finden, extra für den ESC. und zu sagen, gut, wir lassen das nicht mehr durch ein Panel laufen, sondern wir werben explizit Künstlerinnen und Künstler an, die bekannter sind oder auch ein bisschen so einen Hintergrund haben, ein Management dahinter haben, und zu sagen, gut, wir schreiben in einer Woche gemeinsam dann halt Songs. Mhm. Ja, die sie auch selber mitschreiben können und auch mit in den Topf werfen können, und dann könnte man sich ja überlegen, ob man, das Panel finde ich eigentlich immer noch gut, weil das sehr, sehr, sehr, sagen wir, sehr, sehr genau, nicht genau ist, aber sehr, sehr nah rankommt an dem, was das Ergebnis auch ist, ne? Also das muss man denen auch lassen. Also die haben immer, in den letzten zwei Malen, wo wir das hatten, immer sehr, sehr, fast sehr, sehr ähnlich gestimmt, wie das Ergebnis auch ist. Ja, also von der Art und Weise her. Und ich glaube, dass man da irgendwie daran festhalten sollte. Und wo man, glaube ich, nicht mehr daran festhalten sollte, also die Jurys, glaube ich, sind auch nicht ganz ohne, aber man sollte keine deutsche Jury in der deutschen Jury haben. Mhm. Also einen Deutschen in der deutschen Jury, wie kann er auch nicht selber für unser eigenes Land abstimmen? Wie absurd ist das? Und dann noch jemand als von einem Mentor, von The Voice dorthin zu stecken, den Carlotta auch noch kennt und sehr, sehr gut kennt und sozusagen ihr Mentor war bei The Voice, das finde ich sehr, sehr schwierig. Mhm. Das finde ich richtig, richtig schwierig. Und gab es so viel Ungereimtheiten in diesem Vorentscheid, dass man, glaube ich, von diesem ganzen Complete Act, von diesen externen Acts wegkommt und sagen muss, gut, dann suchen wir uns halt Menschen, die halt Erfahrung haben, Musikerfahrung haben, vielleicht auch Management schon dahinter haben, wo man dann gemeinsam in einem Camp mit mehreren solcher Acts dann einen Song schreibt und fertig ist. Ja, oder tatsächlich, man braucht ja sich nur den Countdown irgendwie um 20.15 Uhr an. Da treten lauter Künstler auf, die könnten alle da mal hingehen. Also sie haben halt alle nur die Books voll, da wirklich sich da auch mit einem guten Song hinzustellen. Auch jetzt, als ich da ist ja Sarah Connor auch aufgetreten und so weiter. Ein super geiler, souveräner Auftritt. Ob sie das jetzt dann in Deutsch oder in Englisch macht, das müsste man ja dann sehen. Also die Sprache ist egal. Also das kann auch ein deutscher Titel sein. Ja, nee, weil sie ja viel jetzt in Deutsch irgendwie auch macht und so, ne? Aber das kann man dann immer, könnte man alles noch dann bereden. Ich glaube aber tatsächlich auch, das ist jetzt mittlerweile eine so große Maschinerie geworden, dieser ESC. Da irgendwie, also ich sag mal, selbst der Luca Heni zum Beispiel, der 2012 dann DSDS gewonnen hat, der ist dann jetzt aber auch schon mal ein paar Jahre in dem Geschäft und der hat das dann auch, glaube ich, alles sehr bravourös dann auch über die Bühne gebracht, von seinem Auftritt über Pressegedöns und so weiter. Und das war halt so ein bisschen so, teilweise waren die beiden auch noch ein bisschen grün hinter den Ohren. Haben das dann immer so ein bisschen auch so wie so ein Schulausflug dann irgendwie genommen und so. Und das ist sicherlich auch immer sehr sympathisch, aber ich glaube, dass man repräsentiert ja auch irgendwo so sein Land und das haben sie sicherlich auch gut getan, aber da ist, glaube ich, müsste jetzt langsam mal so ein Zeitalter wieder antreten, wo man wirklich auch etablierte Künstler auch dann mal wieder für uns antreten. Man muss natürlich auch dann die Auswahlmodi ändern, ne? Die Atmosphäre auch dafür schaffen, ne? Dass auch die Künstler auch das Vertrauen haben, ja, ich werde jetzt hier nicht verheizt. Na, ich glaube, dass es nicht immer nur dieses Ding ist, ja, die wollen sich ja nicht diesen Wettbewerb aussetzen und bla bla bla. Also ganz ehrlich, auch ich habe auch auf dieses Funktionärsgerede von Herrn Schreiber auch keine Lust mehr. Also das ist wirklich, der sollte mal mehr in den Hintergrund treten. Der sollte dann seine Unterschrift geben, wenn es irgendwo Geld zu bezahlen ist für rund um den ESC. Und dann sollte er da mal so eine Art Produzent oder so irgendwie halt mal installieren, der wirklich mit einer kleinen oder großen Truppe sozusagen ganzjährig dann so Talentscouting macht und so weiter und diese ESC-Geschichte dann mal ein bisschen auf andere Füße stellt. Also wir fangen jetzt irgendwie wieder an, so wieder von vorne und jetzt ist wieder, wissen wir ja gar nichts ändern, und jetzt ändern wir wieder alles und das ist wirklich Das merkt man ja auch gerade, also man muss dazu sagen, dieses ganze Panel-Geschichte ist irgendwie wieder verschwunden aus dem Endnetz. Mhm. Man konnte sich ja für das Panel bewerben, hatte ich auch gemacht, ich hatte nämlich dort auch diesen ersten Fragebogen mitgemacht und der ist jetzt weg. der sollte, die Sache sollte eigentlich noch, ich glaube, noch einen Monat, glaube ich, noch weitergehen. Und jetzt ist die Geschichte weg. Und man liest davon auch nichts mehr. Hm. Und jetzt, wenn man diesen Link anklickt, bekommt man eine Bewertung, wo man den deutschen Act bewertet. Ja. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass die, ich glaube, von dieser Vorentscheid-Idee weg wollen. Also wir hatten das schon mal so ein bisschen erahnt, dass es eventuell vielleicht eine interne Auswahl gibt im nächsten Jahr und dass wir gar keinen Vorentscheid mehr haben. Oder so eine Variante ist, wo man dann einen Titel aussucht und die einen Künstler fest nominieren. Mhm. Wo man dann sagt, gut, es gibt ein Songwriting-Camp mit mehreren Künstlern, mit mehreren Songschreibern, wo dann ein Song entsteht. Wäre auch eine Variante. Mhm. Aber ich kann mir vorstellen, dass es diesen Vorentscheid, wie wir ihn jetzt haben, so in der Form im nächsten Jahr nicht gibt. Ja, ich bin ja neulich auf die Idee gekommen, vielleicht muss ich noch ein bisschen Abbitte nochmal leisten. Ich habe neulich ja über diesen Podcast Merci Cherie irgendwie gesprochen mit Marco und Alkis heißt der gute Mann. Den Namen hatte ich neulich irgendwie vergessen. Und da bin ich nur drüber gestolpert, habe ich jetzt auf dem Rückweg, habe ich da die letzten Folgen von den beiden gehört. Die machen hauptsächlich so Interviews im Rahmen des ESC. Und da haben sie unter anderem mit dem Head of Delegation vom österreichischen Rundfunk gesprochen, mit dem Stefan Zechner, der seit 2011 Head of Delegation für Österreich ist. Und der hat das dann mal auch ganz interessant, ist die Folge 9, erzählt, wie das eben halt so, wie er ganzjährig sozusagen mit dem Thema beschäftigt ist, Künstler suchen, da steckt auch so eine, weiß ich nicht, 100- oder 200-köpfige Crew dahinter, die sich dann die ganzen Songs irgendwie anhört und sagt, das finde ich gut, das finde ich nicht gut und wo dann so langsam sich dann ein Favorit irgendwie daraus ergibt. Und das ist eine ganz andere Arbeit, also weil der österreichische Rundfunk macht das einfach nicht nur aus strategischen Gründen, sondern weil sie sich das einfach auch nicht leisten können, weil so ein Vorentscheid kostet einfach auch Hölle viel Geld. Und da stecken sie lieber sozusagen in das Scouting, welcher Künstler könnte nächstes Mal für uns irgendwie wieder antreten, als dass sie da jetzt irgendwie aufwendige Shows mit Glitzer und so weiter irgendwie halt machen. Eine Barbara Schöneberger muss ja auch bezahlt werden. Und ich finde zumindestens, Thomas Mohr hat ja da auch bei diesem Frühstück nach dem Finale ja auch noch gesagt, ja, es gäbe dafür aber irgendwie keine Tradition. Andererseits muss man dann immer sagen, ja, welche Tradition hat denn Deutschland irgendwie die letzten 10 Jahre irgendwie? Keine. Oder, ne? Hat sie keine. Insofern, keine Marke und nichts. Wir haben keine Vorentscheidmarke, wir haben kein gar nichts. Ja, wir haben null. Und insofern, könnte man da tatsächlich dann sagen, so, dann lass uns doch mal überlegen und machen da mal so ein bisschen Gehirnschmalz und dann kann man hier den Dallheimer von den Heavytones da mit reinnehmen, der nun auch ein bisschen Ahnung hat von Musik. Thomas Mohr hatte da auch vorgeschlagen, tatsächlich auch mal diverse Radiomoderatoren der ARD zu befragen, die dann auch so ein bisschen Input geben könnten, welcher Künstler könnte denn mal nächstes Jahr für uns da irgendwie was machen. Und es gibt zumindest ja bestimmt ganz viele Künstler, die so praktisch gerade vor dem Absprung stehen, irgendwie was Größeres irgendwie halt zu werden. Vielleicht eine Sarah Connor wird da sicherlich immer No dazu sagen und würde das mit Sicherheit auch nicht mitmachen, wobei ich das ein bisschen schade finde. Und da gibt es mit Sicherheit eine ganze Reihe von Leuten oder man kann einfach auch die Leute fragen, die zum Beispiel dieses Jahr beim Vorentscheid auch schon waren. Also ja, Lillemann, ne? Clouds, Ellie Ryan, Line, obwohl Line kann man gespaltener Meinung sein. Ich finde, ja, sie machen Entertainment, das können sie. Sie sind ja auch bei der Grand Prix Party aufgetreten und so und beim Countdown. Sie machen das gut. Ich weiß aber nicht, ob das funktioniert. Aber es wäre mal was anderes. Es gibt auch andere Künstler, die sehr, sehr gut sind, auch aus Deutschland. Ich glaube, man muss einfach dieses negative Bild und man muss eher diesen Contest sehen als Marketing für sich, als Möglichkeit, als Sprungbrett und nicht nur als, ach, wenn wir verlieren, dann sind wir vorbei, sondern ich hatte vorhin noch mal kurz die ESC-Momente, es gab mal wieder diese Sendung ESC-Momente von 1956 bis 2018 und da hat Cliff Richard gesagt, wenn wir 400 Millionen Zuschauer zuschauen, ja, und hat 400 Millionen Menschen zuschauen. Und ich 1 Million Platten verkaufe, mit 1 Million von denen Platten verkaufen, habe ich schon Gewinn gemacht. So, ja gut, das war heute auch nochmal eine andere Nummer mit dem Verdienen an Geld. Aber ich glaube, so muss man das auch sehen. Man muss es als Plattform für sich sehen, dass man da auch Erfolg dadurch haben kann. Ja. Wenn man einen guten Song hat, wenn man eine gute Performance hat und auch wenn man nicht vielleicht nicht ganz so weit hochkommt, aber wenn man mit seinem eigenen Auftritt zufrieden ist, was man dort abgeliefert hat, dann kann eigentlich einem nichts passieren. Und was ich jetzt das große Problem sehe, dass die zwei Sisters dann im nächsten Jahr zum Beispiel nicht bei der Grand Prix Party auftreten. Das könnte wieder passieren, weil die dann wieder abgeschrieben werden und dann wieder so da hängen gelassen werden. Und das tut für mich eigentlich für die zwei Mädels eher leid. Naja, du weißt aber nicht, ob das vielleicht auch dann von deren Seite dann nicht gewünscht ist. Ne? Also so wie eine Livina, die dann auch nicht mehr aufgetaucht ist in diesem Bereich, dass die das vielleicht auch nicht wollte. So, das weiß man ja nicht. Klar. Ne? Man klar, weiß dann manchmal nicht, was hinter den Kulissen vorgefallen ist. Die Ann-Sophie hat sich da ja mal so ausgekotzt, was sie da nicht so toll fand und so weiter. Das ließ natürlich auch um einiges blicken. Ob man das jetzt so macht, ist die andere Sache. Das kann natürlich irgendwie halt auch immer alles so sein. Ne? Also auch Lena macht ja doch auch immer einen relativ großen Bogen mittlerweile um den ESC. Also sie ist dann zwar mal beim Vorentscheid irgendwie aufgetreten, weil man sie vielleicht nett gefragt hat und so weiter, aber sie tritt ja auch nicht mehr so beim Countdown irgendwie auf. Hätte sie ja auch machen können. Also das hat wahrscheinlich manchmal unterschiedliche Gründe, ne? Dass das irgendwie so passiert. Tja, die Frage ist, was passiert jetzt? Wir müssen jetzt abwarten, was passiert. Wir haben jetzt noch kein einziges Statement vom NDR, was jetzt da überhaupt kommt. Ich glaube ja wirklich, dass es eine interne Auswahl wird und dass wir vielleicht eine Show haben, wo wir 3 Songs auswählen können oder so. Keine Ahnung, irgendwie sowas. Oder sowas, genau. Das kann natürlich auch sein. Genau. In der Form, dann aber bitte vernünftig gemacht und nicht irgendeinen Künstler nehmen, der welche politischen Probleme hat. Aber, ja, ich glaube tatsächlich auch, wenn das irgendwie so ein Künstler, so ein anderer Künstler gewesen wäre, der nicht so belastet wäre, dann wäre, da hatten sich ja auch Leute drüber aufgeregt. So, ja, wieso ist der schon, ich glaube auch bei einer internen Auswahl würden da auch erstmal Leute so, ich will ja da mit abstimmen und so weiter und man muss das dann, glaube ich, erstmal durchziehen und das machen und ich glaube, wenn das da damals irgendwie nicht Xavier Naidoo, sondern irgendjemand anders gewesen wäre. Wäre Sarah Connor gewesen, sagen wir jetzt mal so zum Beispiel. Ja, dann vielleicht, hätte man Sarah Connor und dann hätte man dann irgendwie aus 5 Titeln dann irgendwie ausgewählt und so weiter. Ich glaube, das hätte man dann weitergemacht und dann hätte man dieses Theater da irgendwie nicht mehr gemacht. Ich frage mich auch, warum man es nicht in irgendeiner Form machen könnte, wie es die Franzosen jetzt gemacht haben. Also die haben ja wirklich da auch ziemlich gute Komponisten und so weiter angeschrieben, angefragt und machen da jetzt schon im zweiten, jetzt ja dann auch, glaube ich, schon im dritten Jahr dann nachher dieses Konzept irgendwie halt weiter, haben es jetzt auch im zweiten Jahr so ein bisschen weitergeführt. Also es war nicht mehr so ganz ESC-trashig, fand ich also jetzt von der Show her. Klar, das kann man natürlich immer noch weiterentwickeln, aber so dieses Grundthema irgendwie, dass man einen schönen Song irgendwie bekommt und also insofern, und letztendlich ist der Bilal ja, der ist ja dann auch irgendwo im Mittelfeld dann zumindest Platz 16 gelandet, was jetzt nicht so doll ist. Vor ein paar Jahren hätten wir auch noch gesagt, oh, wir sind nur 16. Irgendwie heute wären wir froh, wenn wir diese Platzierung irgendwie halt hätten. Aber er ist ja, glaube ich, neben Italien, glaube ich, der beste Big Five-Finalist. So, und das ist natürlich auch so. Und wenn man dann so zum Beispiel den Gewinner Niederlande sich auch so anguckt, irgendwie, da hat ja die Niederlande ja auch erstmal relativ lange darauf hingearbeitet. So mit der Anouk ist das dann mal aufgebrochen worden, dass sie dann andauernd aus dem Semifinale rausfliegen. Zwischendurch war mal Trentje Oosterhuis, ist dann auch nicht qualifiziert im Finale, aber selbst die hatte dann ja auch einen Song, wo man sagte, ja, das wundert mich eigentlich, dass die jetzt nicht weitergekommen ist, aber es war jetzt nicht so scheiße. Und sie haben das kontinuierlich halt weitergemacht und die sind auch mit diesem internen Verfahren sehr gut auch gefahren. Und manchmal glaube ich, dass man das durch einen Vorentscheid auch vieles verwässert wird. Also Ich glaube, also so wie in Frankreich zum Beispiel war das halt auch so. Ich hätte da die Simone eher gesehen, aber die war dann auch nicht so, ja, die war nicht so massenkompatibel. Und der ist dann eben halt so mit seinen ganzen YouTube-Followern, die hat er mobilisiert und die haben für ihn angerufen. Und aber auch Chimène Badi zum Beispiel, auch super. Also da gab es viel, viel Potenzial, wo man sagen könnte, ja, den können wir schicken, ja, die können wir schicken, ja, die können wir schicken. Also da gab es viel, viel Auswahl, wo man echt sagen kann, super cool. Also was ich mir selber auch noch selber jetzt so anhöre. Also ich habe das Chimène Badi Album, das neue Mama, durchgehört. Mhm. Super Künstlerin, super Frau. Also es gibt da viel, das würde ich mir halt auch für Deutschland wünschen, dass man da endlich mal aufbricht und endlich eine Marke etabliert. Mhm. Oder wie gesagt, diese interne Auswahl macht und dann drei Songs vorstellt von mir aus. Aber nicht so wie in Finnland, wo man einen seltsamen Künstler nimmt, sondern vernünftige Künstler oder Künstlerin oder eine Band. Ich glaube, wir hatten lange Zeit keine Band. Mhm. Irgendwas in der Form macht, wo man drei Songs vorstellt, die auch in einem Songwriting-Camp entstanden sind mit mehreren Künstlern, also mit mehreren Songwritern, so etwas würde ich mir wünschen. Und dann vielleicht auch mit einer internationalen Jury irgendwas was auch trotzdem zu haben. Also das ist sozusagen 50 Voting, 50 internationale Jury trotzdem zu haben. Finde ich jetzt gar nicht so dumm. Und dann aber auch aus ehemaligen Teilnehmern, aus ehemaligen Jurymitgliedern oder so. Mhm. Aber kein deutsches Mitglied, bitte. Ja? Ja, ich denke, also ich würde es halt immer tatsächlich dann von dem Material abhängig machen, was dann da ist. Ne? Also sprich, was sind da für Songs da, was sind da für Interpreten und entweder, wie gesagt, so eine interne Auswahl zu machen oder irgendwas wie einen Vorentscheid irgendwie auf die Bühne zu bringen. Also ich glaube, da muss man sehr stark auch erstmal so am Inhaltlichen auch ein bisschen arbeiten. Also das, was wir so tagtäglich im Formatradio hören, sollten wir nicht zum ESC bringen. Das wird, glaube ich, nichts bringen. Und auch nicht etwas, was nicht abgehend, also der Schweizer, der deutsche Song ist ja eigentlich im Schweizer System gewesen, in dieser Rotation, in diesem Panel, also auch wurde ja auch bewertet, dieser Song. Mhm. Und ist dann dort nicht genommen worden, also sozusagen ein Abfallprodukt. Ich sage es jetzt mal ketzerisch, ein Abfallprodukt aus dem schweizerischen Vorentscheid, also den internen Vorentscheid. Und den haben wir dann genommen. Und es gibt ja wohl noch einen Song, der wohl in der Schublade liegt, der auch irgendwie genommen werden soll, irgendwie mal, aber die finden dafür keine Sänger. Also Das ist alles so, das finde ich nicht gut. Ich finde das nicht gut, dass ja, man. Ja, wobei ich da manchmal auch so denke, mich würde mal interessieren, wer dann tatsächlich auch so solche Nachrichten lanciert. Ne? Also es mag ja so sein, dass das irgendwie vielleicht beim Schweizer Panel irgendwie durchgefallen ist. Und das wird dann so hingestellt, so wie Rudi Resterampe irgendwie und wir haben es jetzt genommen. Also weiß ich auch manchmal nicht. Es haben ja auch andere Kräfte vielleicht dann auch ein Interesse daran, dass Deutschland auch beim ESC schwach bleibt. Und vielleicht ist das dann auch irgendwie manchmal so eine Finte, die da irgendwie so ist. Ich meine, es werden ja im ganzen ESC-Universum werden kreuz und quer Songs irgendwo angeboten bei den Sendern. Und das haben wir ja auch schon öfter mal so gehört und mitgekriegt. Aus Armenien zum Beispiel. Ja, also das wird es in allen Ländern geben. Und dann, da ist ein Komponist und der sendet seine Songs bei allen 41 oder 42 Sendern irgendwie und sagt, hier habe ich was für euch und so weiter. Und also das weiß ich manchmal auch nicht, ob das irgendwie so ist. Und dieses so, ja, wir haben ja noch einen Song in der Schublade. Mittlerweile würde ich lieber erstmal so die Taten folgen lassen, als die Sprüche, die dann irgendwie halt vom deutschen Fernsehen irgendwie halt kommen. Also da bin ich mittlerweile ja auch nicht mehr so gläubig und nehme das so hin. Kate zum Beispiel ist ja auch schon ein paar Jährchen alt. Mhm. Der hat das vor 3-4 Jahren oder 5 Jahren auch schon mal irgendwo ist damit aufgetreten mit dem Lied. Mhm. Wo das halt kaum jemand gesehen. Deswegen ist es ja auch nicht disqualifiziert worden, weil irgendwie nur 500 Leute das gesehen haben, das YouTube-Video. Ja, ich glaube, das ist wohl so ein, das sind wohl so schwimmende Grenzen. Wenn da so ein YouTube-Video ist, so mit 50 Aufrufen, dann ist es wohl noch nicht veröffentlicht, ne? So, aber genau. wenn du da, oder womöglich ist das dann schon bei Spotify mal aufgefallen, dann kannst du es natürlich nicht mehr machen. Aber ja, also ja, man muss ja jetzt abwarten. Also man kann ja jetzt gar nicht, man kann ja jetzt gar nicht so und jetzt müssen die aber ganz schnell und so weiter. Ich glaube, es wird jetzt diese Woche mit Sicherheit schon die eine oder andere Krisensitzung irgendwie gelaufen sein. Was ist denn da schiefgelaufen? Also ja, keine Ahnung. Also wir werden ja im Juli oder so kriegen wir ja einen neuen Head of Delegation. Der Christoph Pelander geht, glaube ich, zum MDR, glaube ich, ne? Irgendwie. Genau. Und da wird es ja jemand Neuen geben, der sich dann sozusagen, also das ist ja so eine Art Sprecherfunktion in der Delegation, aber der sich eben auch so zwischen EBU und NDR und das, was da so künstlerisch irgendwie so passiert und so weiter, sich darum kümmert. Das hat jedes Land sozusagen irgendwie jemanden, der so einer Delegation irgendwie halt vorsteht. Und da gibt es jetzt halt auch wieder einen Wechsel. Ich glaube auch, das ist ja jetzt nur sein zweiter ESC irgendwie gewesen. Und jetzt genau. Geht er da eben halt dann auch wieder. Und das ist, ja, vielleicht kommt da jemand, irgendeine junge Frau vielleicht mit ganz, ganz neuen Ideen und vielleicht auch noch weitaus jünger und die sich da vielleicht dann auch die ganz andere Kontakte oder ganz andere Vorstellungen vielleicht auch mitbringen kann. Und dann werden wir mal sehen, was da so kommt, ne? Also ja, haben wir. Ja, wohl wir dürfen so, gespannt sein, ne? Ja, haben wir wohl das so alles schön gerantet jetzt wieder. Aber das muss ja dann auch mal sein. Ja, wir können ja einfach noch mal so die Sachen durchgehen, die wir jetzt noch nicht besprochen haben, von unten nach oben. Zum Beispiel Spanien. Ja, oder den Gastgeber können wir ja vorher noch mal. Ja, die Israelis. Ja, ich sag mal so, der hat besser gesungen als erwartet. Der Song war auch noch mal ein bisschen neu gemacht worden, ne? Der Anfang ist ein bisschen moderner, geht ein bisschen mehr nach vorne. Er hat eine gute Stimme, also das muss man schon sagen, aber es ist und bleibt ein schmalziger Song, ne? Ja. Also das war eher der Freddie Mercury für Arme. Und sehr nah am Wasser gebaut, ne? Ja, sehr am Wasser gebaut. Er hat ja immer geheult am gut, Ende. Gut, ist ja auch sympathisch. Er hat auch, glaube ich, da war ich jetzt nicht, aber ich habe es gehört, dass er wohl in der Pressekonferenz wohl auch das ein oder andere Mal noch geheult hat, so vor Rührung. Und ja, gut, er ist vielleicht glaube, die, sehr emotional. Ich glaube, die Israelis wollten auch nicht nochmal gewinnen, deswegen ja. Ja, aber er ist also wirklich bejubelt worden. Es war noch so witzig, als ich dann mit dem Shuttle Richtung Halle zum Finale fuhr, da waren dann, es gibt doch immer so Parkanzeigen irgendwie, wo dann so steht, so drei Parkplätze sind da noch frei und dann waren da so irgendwie so drei Zeilen und dann steht dann so Good Luck Kobe irgendwie, ne? Also das war dann überall, also war das, ja klar, und der hatte natürlich Heimvorteil und die haben ihn auch gefeiert und das ist natürlich und ist auch so richtig. Und ich finde ja eigentlich, kann ich ja auch mal eben so einschieben, er hat da nämlich auch 0 Punkte von den Jurys gekriegt. Und ich finde das ja eigentlich immer ein bisschen scheiße. In ganz, ganz früheren Jahren haben die Jurys das eigentlich immer so gemacht, dass der Gastgeber immer von vornherein 1 Punkt gekriegt hat. Und das sollten die Jurys, finde ich, auch mal wieder einführen, dass man dem Gastgeber auch ein bisschen, dann hätte er 41 Punkte. Und das würde den Kohl dann irgendwie auch nicht fett machen. Also da muss er dann irgendwie auch noch viele Punkte beim Publikum gewinnen. Und ich finde, also es ist mir auch zum Beispiel in Österreich, als er 2015 da stattfand, da haben ja die, wie hießen die, Madmix oder so, glaube ich, irgendwie, die kriegten da 0 Punkte. Und da habe ich auch so gedacht, so als Jury könnte man auch gerne mal 1 Punkt für den Gastgeber geben. Also da bricht man sich, glaube ich, auch nichts ab. Also verstehe ich nicht. Naja, Spanien war auch diesmal, sag ich mal, unter aller Kanone. Das riesige IKEA-Regal auf der Bühne, also es war irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Und die Spanier wollen ja an ihrem Vorentscheid festhalten, jetzt an dieser Art Fame Academy mit einer Art Big Brother in der Musik, wo man dann halt auch so ein Haus, so ein Band, so ein Musikerhaus hat und so weiter. Und es ist irgendwie, ja, also es war unter aller Kanone. Weißrussland ist auf Platz 24 geworden, ist auch nicht besser, auch nicht besser. Griechenland Naja, was sagst du denn zu Mickey eigentlich? Hast du was auch erwartet, dass er nicht so gut ankommt, obwohl die Halle ja ausgerastet ist bei ihm? Ja, weil es natürlich der einzige oder einer der wenigen Songs ist, die wirklich so ein bisschen Stimmung machen, und die haben ja auch tatsächlich die ganze Bühne bespielt. Also es geht ja da in diesem Ikea-Regal geht das los, und dann tanzt er mit den Tänzern da auf der Bühne. Die laufen dann da die Laufstege auch längs und so weiter. Witzig ist das dann so bei der Probe, ne, wenn sie dann so da rüberlaufen und dann so tun, als wenn Publikum da wäre und klatscht jetzt alle und so. Also das ist natürlich dann, wenn Publikum da ist, dann natürlich auch sehr viel echter. Aber man wippt schon irgendwie mit. Also ich finde es jetzt auch nicht so doll. Also das ist halt so. Aber das ist eben halt auch das, was aus Spanien so generell so kommt. Und das finden die halt gut, ne? Also, ich habe aber eins nicht verstanden bei der Performance. Warum hat der eine GoPro da gehabt? Ja, was? Eine GoPro, also so eine Actioncam hatte der dann auf einmal vor dem Bauch. Ja, so. Stimmt, das habe ich auch nicht so ganz. Was hat das zu bedeuten? Ich weiß also, gar nicht. Weil die wurde ja auch nicht eingesetzt oder so, ne? Also ja, weil sie wohl im Hintergrund hatten sie so einen Kreis, wo man dann, wo so die Kamera ins Publikum geschwenkt ist. Und wahrscheinlich sollte das so aussehen, als würde er das jetzt mit dieser Cam jetzt gerade machen oder so. Das hat irgendwie nicht gewirkt. Ja, ich hab auch erst gedacht so, ja, wo kommen diese Bilder denn jetzt irgendwie halt her? Also da war ein bisschen viel, da war ja dann auch so eine Prozessionsfigur, die wohl irgendwie bei irgendeinem Feiertag, glaube ich, in Spanien angezündet wird irgendwie, die stand ja da auch noch so an der Seite. Also sie haben alles reingebracht, ne? Also ist dann halt so, Nur noch eine Piñata gefehlt, dann hätten wir alles. Tut jetzt nicht weh, aber war jetzt auch nicht der große Wurf, würde ich tatsächlich sagen. Ja, Griechenland. Platz 21, da haben wir ja auch schon drüber geredet, über die gute Dame mit der Stimme und so weiter. Also da brauchen wir auch nicht mehr weiter drüber reden. Estland haben wir auch schon sehr, sehr eingiebig diskutiert. San Marino auch schon. Serbien auch schon. Albanien. Die Kreischdiva, die mit der ich nichts anfangen konnte, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber die Frau war jetzt nicht für mich so wirklich das. Ja, also mir hat's schon gefallen, zumal die konnte auch singen. Man müsste diskutieren, ob sie da auch unbedingt noch das Feuer und so weiter haben müsste, weil ich glaube, das hat die gute Frau eigentlich gar nicht nötig. Ich habe damals ja diesen Festival Ikonges ja auch gesehen, das ist so Sanremo-mäßig da in Albanien, findet immer kurz oder ja ganz kurz vor Weihnachten oder manchmal auch danach irgendwie statt. Ist auch so mit, ich glaube, einer Vorrunde und dann so im Final, die machen es richtig auch so mit Orchester und so weiter, und da hat mir das auch schon sehr gut gefallen, und das ist natürlich so ein ESC-Beitrag, so wirklich auch, wo man die Herkunft auch nachvollziehen kann. Also auch in diesem Jahr, das muss man ja auch mal sagen, Albanien hat sich dieses Jahr nicht angebiedert und hat es auf Englisch gesungen. Also das fand ich schon mal sehr gut. Die anderen Künstler sind ja doch immer dann umgefallen und haben es dann auf Ich war sehr positiv überrascht, dass sie tatsächlich ins Finale gekommen ist. Ich hätte auch erst gedacht, Albanien hat es bestimmt sehr schwer, weil das Finden irgendwie, das war so ein bisschen das Gegenteil von Portugal, wo ich so dachte, naja, da werden schon auch viele Leute für anrufen und so weiter. Da habe ich so eher gedacht, na, da ist so ein bisschen Albanien zu sehr vielleicht verkopft, zu sehr auf künstlerisch und so. Aber es hat den Leuten scheinbar gefallen. Also es ist so fast 50-50 abgestimmt worden bei den Jurys und beim Publikum. Also hat 90 Punkte gekriegt und 17. Also ich finde, Albaniens Beiträge sind sowieso immer besser als ihr Ruf. Also da kommen ganz viele Beiträge oft nicht weiter, wo ich so denke, ey Leute, das müsst ihr doch irgendwie locker da mal für anrufen. Aber das mir hat es gefallen, also fand ich gut. Der Franzose hat, der Bilal hat ja auch eine andere Version gehabt, als auf dem CD zum Beispiel, die ein bisschen anders aufgebaut war, und er hatte auch eine etwas bleibtere Tänzerin auf der Bühne, die so ein bisschen auch das die Alternative sozusagen zeigen soll, dass man halt auch, wenn man etwas mehr hat auf der Hüfte, sag ich mal so, auch durchaus auch tanzen kann und auch tanzen soll. Also es war schon nicht schlecht gemacht. Platz 16 dafür, also es durchaus gute Platzierung für die Franzosen. Also ja, wobei man muss ja sagen, das haben ja die beiden von Madame Monsieur, haben das ja geschrieben und getextet. Und die schaffen es scheinbar auch immer nur so im Mittelfeld. Ne? Im letzten Jahr haben wir so gedacht, Madame Monsieur, oh, die sind ja ein locker, Platz höher, glaube ich. Ne? Top 5 oder so. Ja, ja, ich glaube 15, irgendwie so in dem Bereich. Und ja, scheint aber auch nicht so zu klappen mit höheren Platzierungen. Ne? Also das ist dann. Über Slowenien haben wir ja auch schon geredet. Platz 15. Platz 14 hatten wir Malta, da hatten wir auch ganz kurz drüber gesprochen, die mit ihrer sehr, sehr interessanten Performance und ihren Einblendungen und ihren Projektionen und so weiter. Ja, ich hab sie eigentlich schlechter bewertet, ich habe ja eigentlich gedacht, dass sie nicht so, da sie auch stimmlich nicht so ganz drauf war, sie hatte immer so ein paar Probleme, mal war sie im Semifinale schlecht, dann war sie im Finale mal besser, also es hatte sie so auch in, ne, ja, das war auch in den Proben, also dass man so dachte, oh, hauer. Aber sie hat da wohl tatsächlich ein bisschen mehr Sicherheit auf der Bühne bekommen können. Und ja, die hatten ja eben halt auch so einen etwas aufwendigeren Bau. Das waren so zwei Wände über Eck und die wurden dann eben halt bespielt. Und da gab es wohl auch diverse Probleme, dass dann diese Wände mal auseinandergingen während der Performance und so. Da hat dann nachher so ein Bühnenmitarbeiter so selber Hand angelegt und es während des Auftritts da zugehalten, damit da nichts passiert. Und ja, also die haben ja letztes Jahr auch so einen bespielten LED-Kasten irgendwie gehabt. Also Malta nimmt da auch, glaube ich, immer relativ viel Geld an die Hand, so für die Präsentation. Ist ja auch in Ordnung. Ja, das war der gefilmte Otto-Katalog, ne? Und das wieder auf die Bühne gebracht, ne? Also das ja, war schon schön. Stimmt so ein bisschen. Zypern, Tamta mit Replay hat dann Platz 13 gemacht, durchaus. Hätte ich gedacht, okay, dass sie weiter nach oben kommt. Also ich hätte auch gedacht, sie würde Erster in ihrem Semifinale werden, war sie dann irgendwie auch nicht. Und wie gesagt, war auch stimmlich nicht ganz so hundertprozentig. Also da man ja den Vergleich immer so ein bisschen mit Eleni jetzt gemacht hat, weil es ja auch so eine ähnliche Nummer war und so weiter, ist das wirklich, also der Song ist tatsächlich ein bisschen besser als Elenis Fuego, muss ich sagen. Andererseits ist der Auftritt von Eleni einfach letztes Jahr besser gewesen, so dieses so mit dem Haarschütteln und so weiter. Und da war dann Tamta zu sehr mit ihren Schritten und so weiter beschäftigt. Und das sah nicht so organisch aus. So ein, auch wenn es nicht ganz einfach ist, aber so ein Tanz muss ja im Grunde immer so aussehen, als wenn dir das gerade so eingefallen ist. Und das war so ein bisschen, naja. Dänemark, es hat mich gefreut, dass die gute Leonora ins Finale gekommen ist und Platz 12. Jury und Publikum wirken ähnlich, nicht ganz hundertprozentig genau, aber ich finde eine süße Performance gewesen, die sich durchaus diesen Platz, die ich dann durchaus den Platz gönne, also. Oder ja, ne? Ja, also letztendlich alles richtig gemacht, auch nicht so wahnsinnig viel noch irgendwie dran rumgedoktert. Eigentlich fast den Auftritt vom dänischen Vorentscheid übernommen. In ihrem Text sind eben halt dann auch noch mal so ein paar französische, dänische, deutsche und englische Passagen, irgendwie englischer sowieso, Passagen drin, so dass man so auch ein bisschen noch ein paar Punkte darüber abholt. Also, und es, ja, das war halt auch mal so ein bisschen so ein Gute-Laune-Song, weil viele Auftritte waren ja sehr dunkel, ne? Und da war das mal so mit Wolken und blauer Himmel und so weiter, das ist eigentlich auch mal ganz schön. Also, ich glaube, das hat sie auch so ein bisschen gerettet. Also, das ist natürlich irgendwie auch eine schöne Geschichte. Für Lake Malawi aus Tschechien hat es mich ein bisschen gewundert, nur 7 Punkte von den Zuschauern? Das hat mich total irritiert, weil eigentlich ist das doch ein Song, der den da man als Hörer, auch alternativer Hörer, ist eine Indie-Pop-Band, eigentlich gut findet. Also ich fand ja auch den Auftritt gut. Es hatte auch mehr, ich sag mal, sowas von Konzert, als sie dann dort aufgetreten sind. Yeah. Das fand ich cool. Irgendwie, das war cool. Platz 11 ist eine gute Platzierung für die Jungs, aber es hat mich ein bisschen gewundert, dass sie so wenig Punkte von den Zuschauern bekommen haben. Ja, das ist manchmal wahrscheinlich so, ne? Also da kommt es vielleicht so ein bisschen immer dann, dass man selber dann auch in so einer Bubble ist und man kennt diesen Song schon seit ein paar Monaten, kann ihn gut mitsummen und denkt dann so, ja, das muss denen ja gefallen. Und da gucken dann Leute unvoreingenommen hin und sagen, naja, gut, ja, das habe ich aber auch schon ein paar Mal gehört. Also ich hätte eher, eigentlich hätte ich eher gesagt, ja, das irgendwie eher umgekehrt, ne? Dass das so, dass bei der Jury nicht so gut ankommt und beim Publikum dann eher. Aber naja, nun ist es ja dann so, ne? Das ist halt dann. Island! Platz 10. Ich hätte die eigentlich ein bisschen eher höher gewettet, ehrlich gesagt. Aber sie haben mit Sachen projiziert, provoziert, die ja durchaus einen Platz 10 Platzierung dafür gereicht haben. Also hätte ich auch nicht so erwartet oder hätte sie ein bisschen höher erwartet, aber das war schon Kontrastprogramm, was die Jungs dort gemacht haben. Ja, auch gerade wenn man so den wenn man so überhaupt mal die Beiträge von Island so mal Revue passieren lässt, so über Pöller Pöng und eine im Engelskleid Maria Olofs irgendwie so ha und so schwedisch angehaucht und dann kommt jetzt hier Hattari so mit ganz harten Klängen und hartem Gesang. Also die probieren auch immer gerne was aus. Also das macht bei Island eigentlich immer besonders viel Spaß. Sie haben jetzt ein bisschen Ärger an der Hacke, weil sie da eben halt so für Frieden in Palästina und Israel irgendwie irgendwelche Plakate oder so hochgehalten haben im Green Room. Das wird wohl nochmal in der Reference Group nochmal nochmal eine Diskussion irgendwie sein. Sie haben es jetzt ja angekündigt, dass sie es machen wollen. Wenn sie jetzt gewonnen hätten, bin ich mal gespannt, ob sie dann mit Netanyahu wirklich einen Ringkampf gemacht hätten. Also insofern, aber ich glaube, da kriegt ja der eine irgendwie ein bisschen Probleme, weil sein Vater ist ja irgendwie Botschafter in London, glaube ich, für Island und ich glaube, das wäre, glaube ich, auch nicht so angebracht. Naja, gut, die Ankündigung war ja da und nun muss man mal sehen, was daraus wird, ob da Island irgendeine Strafe irgendwie halt bezahlen muss oder irgendwas in der Richtung, aber ich denke mal, das wird wahrscheinlich so ein bisschen dann hinter den Kulissen ausgebügelt und dann ist, glaube ich, auch wieder gut, ne? Also das ist, glaube ich, nicht ganz so schlimm wie jetzt damals, dass die armenische Delegation im Green Room da so eine Fahne von Bergkarabach da irgendwie hochgehalten hat. Das ist dann schon, glaube ich, noch ein bisschen anderes Kaliber, ne? Ja. Aber sie haben einen guten Auftritt gemacht. Also mir hat's irgendwie Spaß gemacht. Australien. Ja. Kate Miller-Heidke hat. Ich hätte sie sogar noch ein bisschen höher gewettet, weil, oh ja. Weil sie eine richtig, richtig, richtig stimmige Performance hat. Ich glaube, die stimmigste Performance überhaupt, weil es irgendwie noch nie da gewesen war. Und wir haben auch gar nicht damit, wir beide zwei haben auch nicht gerechnet, dass sie überhaupt ins Finale kommt, oder? Nicht so wirklich? Na doch, das habe ich schon irgendwie geahnt. Im Finale, kurz vor dem Finale hieß es ja sogar, die könnte sogar gewinnen und wo wird es denn dann nächstes Jahr stattfinden? Ja. Also diese Diskussion ging ja auch schon irgendwie halt los. Insofern ist die Platzierung für Australien, glaube ich, ein bisschen enttäuschend, weil also in den Wetten waren sie dann, glaube ich, schon auf Platz 2, glaube ich, in der Spitze. Mhm. Also hätte es sich eigentlich eher so im Top-5-Bereich irgendwie abspielen müssen. Mhm. Aber es hat wohl von den Punkten her nicht gereicht. Also man kann jetzt nicht auch wirklich sagen, also gut, beim Publikum hat sie ein bisschen weniger bekommen, aber sonst liegen sie so ungefähr bei 150 bis 130 Punkte. Also das hat dann wohl irgendwie auch nicht so ganz gereicht. Aber mich hat es tatsächlich hingerissen, weil man muss, glaube ich, auch mal sagen, ich glaube, das ist schon auch eine ziemliche Herausforderung für einen Sänger. Einmal dieses Hin- und Her-Wippen und dabei dann irgendwie noch fast so Opernarien da irgendwie, ne? Um die Töne zu treffen. Mhm. Also ich glaube, das ist nicht so ohne. Und sie hat sich das wohl auch wirklich in einem Eiltempo, glaube ich, drauf geschafft, sich auf dieser Stange da irgendwie zu bewegen. Und was ich an diesem Auftritt schön finde, ganz am Anfang, also man kommt erstmal gar nicht auf die. Also am Anfang, finde ich, sieht es ja ein bisschen wie Muppet Show aus, ne? Also Es ist so, ja, stimmt. Man denkt so eher so wie die Galactica von Hallo Spencer. Ja, aber es sieht so ein bisschen aus wie Muppet Show. Da sind dann so drei Puppenspieler, die dann die drei Mädels da so lalala und dann so. Man sieht vielleicht so ein bisschen auch dann so diese Stange, denkt man so, ach ja, das ist vom Puppenspieler oder so. Ja, ja. Und ja, aber es ist jetzt nicht, also es ist auf jeden Fall nicht trashig und albern, sondern es ist wirklich eine sehr coole, schöne Performance. Genau. Und sie hat es ja, wirklich gut weiterentwickelt. Erst hatte sie ja dieses riesige Kleid, wo ja alle sagten, ah, das ist Estland 2018 und so weiter. Und dann hieß es ja, nein, wir machen was ganz anderes, wo ich dann erst so dachte, naja, gut, aber du bist ja eigentlich jetzt für diese Performance mit dieser Tänzerin, die hinten dann irgendwie immer über dich schwebt und so weiter. Was willst du denn da? Und jetzt hat sie dann selber sozusagen sich auf diese Stange irgendwie gesetzt und mit zwei Tänzern das zusammen gemacht. Da ist ja auch eine Choreografie noch dabei, damit sie eben halt nicht zusammenstoßen, weil sie wippen ja oft sehr kreuz und quer, aber da steckt auch, glaube ich, eine Choreografie dahinter. Natürlich muss das. Nicht, damit sie eben halt nicht zusammen und dann noch dabei zu singen. Also da muss ich schon sagen, toi, toi, toi, meine Hochachtung, dass das wirklich so gut geklappt hat. Also und man muss wirklich sagen, also auch für die nächsten Jahre Australien muss man nach wie vor auf dem Zettel haben, auch in den ganz hohen Bereichen. Also ich glaube auch durch die Vorentscheidung jetzt, die sie jetzt wahrscheinlich auch im nächsten Jahr nochmal machen werden, glaube ich, werden da gute Beiträge dabei. Da waren auch gute Beiträge dabei, fand ich auch bei der australischen Vorentscheidung. Und das ist etwas, wo ich dir auch recht gebe, wir müssen die auf dem Zettel haben, auf Dauer, dass sie auch mal gewinnen werden. Ist das ähnlich wie bei den Niederländern, dass die auch irgendwann mal jetzt den Punkt dann haben, wir gewinnen dann irgendwann mal. Ne? Also das glaube ich auch. Ja. Aserbaidschan, der Genghis mit Fru, der hat auch ganz gut abgeliefert, hatte einen Roboter, der so einen Laser, Herzlaser sozusagen gezeigt hat. Schöne Performance, guter Sänger, ich hatte gut gesungen, sehr moderner Song, Platz 8. Ich weiß nicht, was man dazu noch Negatives sagen soll, eigentlich nichts. Ne? Ja, also das mit den Robotern, mir ist es ein bisschen zu viel. Also ich finde den Song klasse, der macht mir Spaß und er singt letztendlich dann auch, wie wir es dann von der Studioversion irgendwie auch kennen. Aber für mich hätte es jetzt diese Arbeitsroboter, die da praktisch sein Herz da lasern, nicht unbedingt gebraucht. Insofern, das fand ich ein bisschen too much, also insofern, Tja, und dann zu einem Land, das ja früher anders hieß, und zwar Nordmazedonien, und die Platz 7 gemacht haben, ihre beste Platzierung bisher überhaupt, und die haben das Jury-Voting gewonnen. Ja. Da waren wir alle überrascht, ich glaube, da hat niemand mit gerechnet, dass Nordmazedonien so weit nach oben landet. Und hat nur 58 Punkte von den Zuschauern bekommen. Es ist irgendwie. Also, die hat super gesungen, die Frau. Also, das muss man ja auch lassen. Aber der Song selber fand ich jetzt nicht ganz so toll. Also. Ja, der hat sowas so Jessiges. Und. Ja, ist natürlich wieder so eine Nummer, wo jetzt nicht so die Effekte irgendwie halt auch eine Rolle spielen, sondern tatsächlich die Person. Und irgendwie hätte ich schon geil gefunden, wenn die gewonnen hätte. Also, weil, wie du schon sagst, wir haben sie alle nicht auf dem Zettel gehabt. Also, ich glaube, im Vorfeld haben wir ja auch gesagt, na, die kommt noch nicht mal ins Finale. Kommt nicht weiter, genau. So, und müsste man, glaube ich, mal gucken. Ich glaube, die hat auch das Semi, glaube ich. Ja, da hat sie Zweiter gemacht. Das zweite Semifinale noch, also vor Duncan. Und da hat das irgendwie die Jurys. Ja, das war halt, glaube ich, auch, künstlerisch war das auch, glaube ich, wirklich gut gemacht. Und das hat wahrscheinlich die Jurys dann auch überzeugt. Und Tja, und dann ein Land, das uns auch überrascht hat, finde ich. Norwegen mit Kano, Spirit in the Sky, hat das Zuschauervoting gewonnen mit 291 Punkten. Also das direkte Gegenteil. Und damit hätte ich niemals gerechnet, dass das also eine 90er, fast was, so eine Europop-Geschichte so gut bei den Zuschauern ankommt. Also Respekt an Norwegen, also das haben die gut gemacht. Gut ausgewählt im Vorentscheid. Und ja, also die haben auch, ich muss mal zusagen, die haben sich auch in den ganzen, auch in den Proben, die man ja so gesehen hatte, auch auf YouTube und so, haben sie sich immer gesteigert, ne? In jeder Probe. Und auch der gute Fred Buljo, also der, heißt er so? Fred Buljo, glaube ich. Der Same, der auch dort im Parlament sitzt, für die Samen, hat es dann auch stimmlich besser hinbekommen. Ja, also ich war auch in der Halle, als der zweite Probendurchlauf irgendwie halt war. Und da hatte ich dann hinterher auch gleich getwittert, also jetzt habe ich ihn mir schön gehört. Also vorher hat mich Norwegen tatsächlich irgendwie eher kalt gelassen. Da habe ich so gedacht, ja gut, 90er Jahre. Wenn der Joik-Sänger da auch nicht dabei gewesen wäre, wäre das auch abgeschmiert. So war es, glaube ich, eine gute Mischung. Man hat noch irgendwie erkannt, wo es herkam. Und das war vielleicht auch so ein bisschen Melancholie, so nochmal back to the 90s irgendwie. Und insofern, die haben gut harmoniert und ja, und super. Also nachdem sie tatsächlich auch, glaube ich, auch sich beschwert haben, dass die Sachen auch in den Proben nicht umgesetzt wurden, wie sie sich das eigentlich vorgestellt haben, was da jetzt genau war, weiß ich jetzt nicht. Aber dass es dann doch irgendwie letztendlich so gut gelaufen ist, das muss ich sagen, ja, vielleicht haben sie bei den Jurys auch so wenig Punkte gekriegt, weil es ja einen Hinweis gab von Jan-Ola Sand, sie sollen bitte nur den Gesang und den Song irgendwie bewerten, weil es wohl einige Probleme gab mit den Darstellungen. Vielleicht haben dann die Jurys gesagt, ja gut, also wenn ich danach gehe, dann finde ich den Song nicht so toll und dann gebe ich vielleicht auch nicht so viele Punkte. Und das hat der Zuschauer natürlich irgendwie anders gemacht, ne? Also insofern, ja, wobei ich den Hinweis trotzdem doof finde, ne? Dass man dann sagt, also achtet da nicht auf den Auftritt. Also im Grunde genommen, ja, wozu macht man das dann noch, ne? Dann könnte man ja, dann könnte man es auch im Radio übertragen. Also dann, ja, dann ist es eigentlich auch egal. Also ganz ehrlich. Tja, Schweden ist wie immer Schweden, hat 241 Punkte mit der Jury gemacht, aber Televote nur 93 Punkte. Mhm. Also nicht ganz so schlecht wie letztes Mal, aber irgendwie ist das für mich ein Hinweis, dass Schweden ein großes Problem hat. Hm. Ein großes Zuschauerproblem, weil es ist, Schweden ist sehr, sehr beliebig geworden, also beliebiger als sonst. Also es ist irgendwie erwartbarer, was sie dort liefern, aber es ist. Ja, klar, wenn es die Jurys nicht geben würde, dann sind sie gearscht, ne? Also, ja, dann wären sie nicht gut platziert, dann wären sie vielleicht, weiß ich nicht. Also nicht nur, wenn man nach den Zuschauern geht, dann wäre, wo ist dann Schweden? Schweden wäre auf Platz, wie jetzt? Achso, jedenfalls weiter hinten. Achso, das macht er ja dann nicht nach den, muss man dann so rummachen. Dann ist das, ja. Was ist das dann? Hast du gezählt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Platz. Ja. Der 8. Platz wär's. Ach nee, Nach Zuschauern. Ja, genau. 8. Platz. Mhm. Genau. Also auch nicht besonders geil. Ja. Für Schweden aber immer noch gut. Also da kann man jetzt auch meckern, aber ich finde, Schweden hat ein großes Musikproblem. Und das müssten sie erstmal wieder irgendwie hinkriegen, dass sie das, wie auch immer sie das hinkriegen, aber sie müssen irgendwas in Melodiefestivalen verändern, irgendwie auch alternativer werden, glaube ich. Ja. Sie müssen mehr auch diese, weil viele schwedische Künstler kommen da gar nicht vor. Es gibt so eine tolle Musikszene in Schweden, die nicht repräsentiert wird in diesem Vorentscheid. Leider, muss ich sagen, leider. Also das ist ein bisschen schade. Also das fehlt mir auch so ein bisschen, dieses Alternative. Es gibt so viele tolle Sachen dort und das findet da nicht statt. Ja. Aber immerhin Platz 5, ne? In den Top 5. Immerhin Platz 5. Das ist halt dann irgendwie. Ja, und die Schweiz hat ja dann auch endlich mal, ist da zumindest dieses Jahr mal der Knoten geplatzt und hat dann irgendwie auch, ja, mehr bei den Zuschauern, aber eben halt auch bei den Jurys dann abgeräumt. Und ordentliche 364 Punkte gemacht und Platz 4. Also Er ist auch ja, was wir letztes Jahr sozusagen hatten auf Platz 4, sind die Schweizer jetzt auf Platz 4. Wir haben aber, glaube ich, auch noch relativ hohe Punkte, glaube ich, auch aus der Schweiz auch, glaube ich, bekommen. Ne? Mhm. Da war, glaube ich, wo haben wir denn hier Deutschland? Und ich glaube, wir haben, von wem haben wir denn hier? Sieht man das? Ja, nee, aus Dänemark. Ach nee, wir haben aus Dänemark 8 Punkte gekriegt. Ach nee, und von der Schweiz 6 Punkte, genau. Ja, immerhin. Also unsere nördlichen und südlichen Nachbarn haben uns da noch irgendwie mit guten Punkten. Also da muss man sich dann im nächsten Jahr auch mal ein bisschen revanchieren. Tja, die Russen, Sergei Lazarev mit Scream. Die Russen kommen. Die haben geschrien und den dritten Platz gemacht. Ich glaube, der hat denselben Platz gemacht wie für das erste Mal, ne? Mhm. Also gleiche Platzierung nochmal wiederholt, mit noch technisch, ähnlich technischen Aufwand. Nee, in Stockholm hat er, glaube ich, einen zweiten gemacht. Da war er ein zweiter. Aber trotzdem ist ja in dem Bereich. Ich habe noch so gestern, als ich das gesehen habe, ich mir so gedacht, naja gut, wenn er jetzt ein drittes Mal, dann muss er ja eigentlich mal gewinnen, ne? Also das kann ja eigentlich alle guten Single sind drei, ja. Aber ich hoffe, dass er erstmal nicht wiederkommt und erstmal wieder verschwindet, aber nee, der kommt dann in drei Jahren, kommt er dann wieder. Das ist jetzt so, das hat ja Putin so ins Gesetz geschrieben. Alle drei Jahre muss Sergei Lazarev dann für Russland dann beim ESC antreten. Okay. Er muss auch beim ESC antreten. Er muss. Mal gucken, wenn er nächstes Jahr kommt, auch für Russland. Ja. Italien, das hat mich gefreut. Italien haben den zweiten Platz gemacht. Was für Italien immer ein bisschen doof ist, dass sie sehr, sehr gute Platzierungen machen, aber nie gewinnen. Mhm. Immer den zweiten Platz haben, oft den zweiten Platz haben oder auch mindestens Top Ten sind, aber nie gewinnen. Also sie haben immer dieses, also denen fehlt immer so ein kleines Stückchen, dass sie gewinnen, oder? Ja, das ist natürlich ein Luxusproblem, aber ist natürlich, ist natürlich tatsächlich so. Sie haben ja bei ihrem Einstand 2011, haben sie ja auch schon gleich auf Anhieb den zweiten gemacht. Genau. Gut, aus Italien. Wolle war auch Platz zwei. Italien kommen natürlich immer auch sehr, sehr gute Sachen, weil eigentlich ist ja eher der ESC für die dann so ein bisschen das Abfallprodukt. Das geschieht ja eher alles im Sanremo-Festival. Genau. Und, die Mutter des ESC sozusagen, genau. Ja, ja. Ne? Und ja, und das ist halt, ja, es reicht dann immer nicht so ganz, ne? Also, wobei, also, er hat das auch gut gemacht, auch diese Wut, die ja so in diesem Song innewohnt, das hat er wunderbar rübergebracht und das ist natürlich ähnlich wie bei Duncan auch irgendwie eben halt Leute, die da auch selber auch mit Hand angelegt haben an ihrem Song und die stehen natürlich da ganz anders auf der Bühne, als wenn dir das natürlich so vorgesetzt wird und du sollst das dann noch irgendwie interpretieren, ne? Ja, vor allem, wenn es ein eigener Song ist, ne? Mm. Den du selber mitgeschrieben hast, ja, weil genau. Der erste Platz ist ja auch selber von dem Künstler mitgeschrieben. Mm-hmm. Auch She Got Me ist von Luca Haney mitgeschrieben, also Das hat schon, glaube ich, du hast eine andere Identifikation damit, wenn du ihn selber mitgeschrieben hast, als wenn du sozusagen nur dieses Ding da vorgeklatscht bekommst. Ja, klar. Ja, also fast alle Songs, außer bei Sergei, von Platz 1 bis Platz 5, haben alle irgendwie, außer Sergei halt, alle den Song selber mitgeschrieben. Ja. Und das ist, glaube ich, auch eine Variante, wo wir uns auch dran festhalten sollten, dass wir wirklich sagen, dass man dort irgendwie einen Songwriting-Camp hat. Aber gut. Und ich finde, die Niederlande haben, glaube ich, auch zu Recht gewonnen, finde ich. Es war ja auch erwartbar, dass er gewinnt, aber ich glaube, so vorhersehbar war das schon lange nicht mehr. Also ja, es gab natürlich schon so Anzeichen, dass so diverse Leute auch gesagt haben, also es gibt schon eine Reihe von Leuten, die sagen nur, der Song berührt mich irgendwie überhaupt nicht. Und mal gucken, also so sicher war er nicht unbedingt, dass er gewinnt. Also, dass er sehr weit oben dabei ist, hat man auch gesehen. Er ist ja eigentlich letztendlich auch dann auch der lachende Dritte, weil er natürlich also sowohl die Jurys als auch die Zuschauervotes nicht gewonnen hat und da so Zweiter oder Dritter irgendwie halt geworden ist. Und das ist natürlich dann auch noch so eine Geschichte, dass er natürlich irgendwie auch einen Song hat, um den sich tatsächlich auch alle ganz gut irgendwie versammeln können. Und was natürlich bei ihm auch wirklich ganz toll ist, er liefert halt immer und jedes Mal ab. Ob er nun in technischer Unzulänglichkeit irgendwo bei Eurovision in Concert irgendwie halt auftritt oder Sei es nun auch 100.000 Mal in den Proben und so weiter. Mhm. Also die Stimme sitzt halt immer. Also da ist nicht, ich meine, das ist auch nicht einfach zu singen, dieses Stück. Also gerade in diesen hohen Tönen und so weiter, ja. Da kann ja sehr schnell mal was schief gehen. Und das hat er wirklich mit Bravour gemacht. Und deswegen, glaube ich, hat er dann tatsächlich auch das Ding irgendwie auch geholt. Also und den Niederlanden gönne ich das sowieso. Die haben, glaube ich, das letzte Mal 1975 irgendwie halt gewonnen. Und das ist schon auch ein bisschen zu lange her. Also und das kann gut und gerne da auch gerne mal wieder stattfinden. Also das wird, glaube ich, auch eine richtig schöne Sache. Und ich gönne es auch. Und man hat auch sehr, sehr Gänsehaut von ihm bekommen. Er kann halt so eine Gänsehautstimme. Das kriegt nicht jeder hin. Es war auch in der Halle so, wenn es dann losging, irgendwie seine Postkarte ging zu Ende, waren auch erstmal alle wieder sehr ruhig. So, es ist ja manchmal so bei Favoriten, dass man dann so auch innehält, um zu hören, na, schafft er das jetzt auch so, wie er uns das in der Studioversion dann verspricht und so. Und das hat er dann auch gehalten. Und und ich habe mich auch um Ilse de Lange gefreut, die war ja völlig außer sich. Die ist fast umgekippt bei der hat sich da natürlich irgendwie, weil sie da auch tatsächlich diejenige, eine der wichtigsten Personen war, die ihn da auch wirklich da beim Sender auch nach vorne gebracht hat, dass er das unbedingt irgendwie machen sollte und so. Und sie hat da den richtigen Riecher gehabt und hat jetzt dann nun auch diese Battle gegen Waylon auch in dem Sinne auch gewonnen, dass sie jetzt einen Song nach vorne gebracht hat, der sogar auch noch gewonnen hat und Waylon mit seinem etwas verunglückten Country-Song letztes Jahr eben halt dann auch so krachend da irgendwie halt auch umgefallen ist. Und die beiden sind ja damals irgendwie auch nicht im Guten auseinandergegangen bei den Common Linnets. Und und für sie hat mich das da auch wirklich dann auch sehr, sehr gefreut. Also das ist ja auch immer eine Teamleistung. Das ist ja nicht nur Duncan alleine. Ja, das ist ja wie bei ganz vielen Sachen so. Das ist fast wie beim Sport. Wenn halt die Mannschaft da nicht zusammenhält, dann wird das auch nichts. Und die haben das, glaube ich, auch, und wie ich schon sagte, so im Langen da irgendwie, seit, würde ich mal sagen, 2013 da ganz lange drauf hingearbeitet irgendwie und immer auch gute Künstler, die in den Niederlanden auch wirklich auch was sind und so, die dann auch dorthin geschickt. Gut, diesmal haben sie jemanden Newcomer dahin geschickt und und es hat halt super geklappt und er ist halt auch sehr sympathisch und Was heißt Newcomer? Er hat, glaube ich, 2014 oder so ich glaube nicht gewonnen. Ich weiß gar nicht, ob er The Voice gewonnen hat. Aber hat 2014, nahm er teil, ne? Ja. Achso, genau, schafft es bis ins Halbfinale. Ja, gut, aber so, dass was ich bisher gehört habe, ist er jetzt nicht so der super bekannte Künstler, glaube ich, in den Niederlanden. Genau. So, also wahrscheinlich, wer Voice of Holland irgendwie guckt oder vielleicht diverse andere Geschichten, der wird ihn da vielleicht dann irgendwie auch kennen. Ach so, dann ist er danach wohl auch erst dann, hat eine Musikausbildung auch gemacht. Ja, das braucht ja dann auch erstmal so ein bisschen so seine Zeit, ne? So, und dann ist er jetzt wahrscheinlich so irgendwann jetzt fertig geworden und jetzt hat er das dann, jetzt ging es dann irgendwie halt los und vielleicht hat es ja tatsächlich ein bisschen was gebracht, dass ich denke mal, dann auch bei ihm wird die Musikkarriere Ausbildung auch weitergehen. Ich denke mal, die Musikkarriere wird bei ihm auch weitergehen, glaube ich. Also das ja, jetzt wird er sowieso erstmal das laufende Jahr wird er jetzt gut zu tun haben, weil jetzt wird er wahrscheinlich in ganz Europa erstmal rumgereicht und er tourt auch Deutschland und so auch, also genau. Hatte ich mir schon überlegt, mir eine Konzertkarte zu kaufen, er tritt auch in Hamburg auf. Also man kann sich ja mal überlegen, ob man sich das Konzert ansieht. Also ja. Ich glaube, das wird eine schöne Sache und der ist auch gerade dabei, ein Album zu machen. Also auch das plant er gerade. Er schreibt gerade fleißig Songs und da bin ich mal gespannt. Ja. Ja, was und haben wir denn noch sonst auf der Liste? Finale ist mir noch ein bisschen eingefallen. Ich weiß nicht, wie es dir ging irgendwie. Dies Jahr hat mich Peter Orban nicht so genervt wie in den letzten Jahren. Also, was ich ganz schön fand, er hat aufgehört damit, bei den Ansagen der Songs schon gleich vorne weg zu sagen, das müsst ihr jetzt gut finden und das nicht. Weiß nicht, ob es da Vorgespräche gegeben hat oder so, aber ich fand es jetzt dieses Jahr, gut, es haben wieder Leute geschrieben, ja, er verspricht sich ja andauernd so doll und so weiter, aber gut, das ist dann, wie es ist. Aber ich fand jetzt so teilweise auch seine Kommentare waren eigentlich auch ganz gut gemacht. Also ja, mich hat's nicht so aufgeregt wie in den letzten Jahren. Wie geht's dir so dabei? Er hat aber auch nicht so Sachen so oft wiederholt diesmal. Ja. Er hat auch andere Kommentare gegeben. Ja. Im Finale zu den Künstlern. Also nicht die gleichen. Mhm. Das fand ich schon bemerkenswert. Also das hätte ich jetzt gedacht, weil er zum Beispiel im Halbfinale gesagt hat, das wäre ein Lied für den Kika, was mit den Kika nicht laufen würde. Und dann gab es das nochmal und hat was anderes gesagt. Ja. Also er hat diesmal auch variiert. Ja. Das kannte ich so überhaupt nicht. Ja, und dann denke ich mal, irgendwie habe ich so das Gefühl, da gab es wohl dann doch irgendwie zu viel negative Kritik beim letzten Mal. Und das hat er jetzt vielleicht ein bisschen abgestellt. Also insofern ist es halt das ist mir irgendwie halt auch ganz, ganz positiv irgendwie halt dann so in Erinnerung geblieben. Und bis auf den Ausreißer mit Madonna habe ich irgendwie auch so gedacht, ja, auch der Finalabend am Samstag war eigentlich sehr unterhaltsam. Auch jetzt im Nachgang, jetzt hatte ich mir das ja gestern nochmal auch bei Chips und Bier und was weiß ich nicht, irgendwie dann auch nochmal angeguckt. Und gut, da weiß man ja dann schon immer, wer gewinnt. Aber man kann dann irgendwie auch nochmal so sehen, weil man dann so auch weiß, wie haben die das aufgebaut und wie sah das denn jetzt letztendlich dann im Fernsehbild irgendwie auch aus. Dann hat man da auch nochmal so ein bisschen so im Hinterkopf den Vergleich. Insofern, sind wir mal gespannt, wie das so weitergeht. Frage, das weiß ja keiner so genau, wie es weitergeht. Also, welche Stadt das stattfindet, wie wir Deutschen weitermachen, das weiß ja keiner. Es wird sehr, sehr spannend werden jetzt in den nächsten Wochen und Monaten. Ja. Ja. Ja, haben wir noch was? Nö, ich glaube, das war's, ne? Ich glaube, wir sind jetzt sehr lange schon jetzt. Ja, das war ja auch richtig, weil wir hatten ja jetzt die einzelnen Folgen direkt aus Tel Aviv, die haben wir extra ein bisschen kürzer gemacht, damit man auch hinterherkommt und neben seinen unzähligen anderen Podcasts in seinem Podcatcher auch doch dazu kommt, den ESC Green Room dann auch zu hören. Und dann würde ich sagen, dann machen wir doch für diese Saison 2019 den Sack zu und dann sind wir mal sehr gespannt auf die Saison 2020, was uns da wieder so erwartet. Aktuell plane ich auch tatsächlich wieder dann nach in die Niederlande auch zu fahren, dann dort direkt vor Ort zu gehen. Wie ist da deine Planung im Moment? Schauen wir mal, weiß ich noch nicht, wir gucken mal. Denn das wäre ja vielleicht auch nochmal ganz schön, wenn du da auch nochmal dein ESC-Erlebnis da nochmal so vor Ort irgendwie erleben könntest, ne? Ja, dann würde ich mal sagen, nähere weitere Informationen über unseren Podcast findet ihr natürlich wieder über escgreenroom.de. Da findet ihr auch alle Kontaktdaten von Dennis und mir, sämtliche Folgen, die wir bisher gemacht haben, sämtliche 34 Folgen. Wäre vielleicht auch ganz schön, wenn ihr uns mal ein paar Sterne bei iTunes hinterlassen könntet, wenn es euch gefallen hat. Wir sind auch noch, wenn ihr es nicht so mit Podcatchern habt, natürlich auch bei Spotify, bei radio.de, bei TuneIn und so weiter. Nicht? Überall, wo es gute Podcasts gibt, findet ihr auch den ESC Green Room. Und dann würde ich mal sagen, machen wir den Sack zu. Wir wünschen euch einen schönen Sommer und dann werden wir irgendwann wieder bei euch auftauchen. Genau, und hoffen wir mal, dass ihr die PRD übersteht. Ja, genau. Alles klar. Bis dann. Bis dann. Tschüss.